Ja, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Fragen wir mal den Chat, könnt ihr uns hören? Wichtige Frage hier. Ich sehe keine Reaktion. Lieber Chat. Es geht, es kommt durch. Es geht? Ja. Ja, wunderbar. Ja. Ja, jetzt sind wir auch gewohnt pünktlich. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Nesthäkchen-Stream, beziehungsweise zum Affenkränzchen-Stream. So. Ja, ich bin Solan, um erfolgreich nach der Geschlechts-OP. Hate Speech mit Brüsten. Wir haben dann noch, stellt euch vor. Ja, einmal die Spooky. Die meisten kennen mich wahrscheinlich nur aus dem Weltraumaffen-Discord, wo ich halt auch Admina bin. Und dann hätten wir ja aber noch jemanden in unserer Runde. Ja, ich bin Elena. Mich kennen vielleicht auch einige aus dem Discord und ich hänge da als Mod rum, beziehungsweise nerv Menschen mit meinen Medizininformationen. Ja. Ja, und was soll das Affentheater hier? Wir dachten uns, wir befreien die Affen mal vom Vorwurf der Misogynie und starten hier mal einen Debüt-Stream. Und danach könnt ihr uns dann auf dem eigenen Kanal noch mithören, wenn ihr mögt oder wenn ihr nicht mögt, werdet ihr einfach gezwungen. Und ja, wir wollten heute so ein bisschen die weibliche Perspektive auf ein paar Dinge ansprechen und wollen dadurch eine nette Ergänzung bringen. Das hat alles mit einem Affen-Stream angefangen, und zwar mit dem Typisch-Typen-Stream. Und wir fanden, dass gewisse Perspektiven nicht oft berücksichtigt werden. Wollt ihr da noch was zu ergänzen? Ja, es hat uns halt dahingehend persönlich betroffen, also weil es ja immer heißt, ja, Männer wären ja so schlimm und in Beziehungen, dabei geben sich weder Männlein noch Weiblein wirklich viel. Also es ist bei beiden gibt es da eben, ja, wie soll man sagen, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Geschlechtern. Und das ist ein geschlechterspezifisches Ding vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden das mal genauer beleuchten heute. Ja, auch einfach gerade in der jungen Generation, dass man da oft schon diese mega Stereotype drin hat, dass Männer ja Schweine sind und wir Frauen im Grunde nur leiden, aber man überhaupt nicht hinter seinen eigenen Tellerrand guckt und mal die Seite der anderen betrachtet, um auch eben zu verstehen, wie es eben zu solchen Dingen kommen kann und wieso wir heute so denken, wie wir denken. Ja, anders formuliert, wir machen die White Knights heute. Oder die Amazonen, wie ihr mögt. Ja, wir wollten anfangen mit, habt ihr sonst noch was oder wollen wir direkt anfangen mit der Soziologie der Partnerwahl? Fangen wir direkt mit der Kommen Soziologie wir an. direkt an, ja. Steigen wir Ja. ein. Gut, ich als Fachidiot werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Chris, du kannst den ersten Artikel aufrufen. Ach Ja. so, ja, genau. Auch noch, bevor das untergeht, vielen, vielen Dank an Chris, der hier den Patriarchator macht und die Technik übernimmt. Ja, also kein Frauen- und Technikspruch, bitte. Ist Schuld alles liegt beim Mann. unbegründet. Okay, wir können anfangen. Das fängt schon gut an, Lea. Fängt schon gut an. Natürlich, und gleich das Eis brechen hier. Okay, kannst anfangen, Chris. Ja, ist eingeblendet für mich. Ja, wunderbar. Ja, ich habe euch einen Artikel rausgesucht, wo es ein bisschen darum geht, wer sucht sich was aus? Und die Quintessenz ist eigentlich, dass gleich und gleich sich gern gesellt. Historisch betrachtet war es eigentlich so, dass Frauen eher nach oben geheiratet haben als Männer. Und heutzutage ist es eigentlich so, dass mit steigendem Bildungsniveau von Frauen auch viel häufiger die Option nicht mehr besteht, nach oben zu heiraten. Also eine Akademikerin findet halt nichts mehr drüber. Früher war es halt so, dass zum Beispiel eine Krankenschwester auch viel leichter an den Arzt gekommen ist. Und ja, heutzutage hast du halt auch viel mehr weibliche Ärztinnen. Und das führt halt auch zu Problemen. Also es ist oft so, dass sehr hochqualifizierte Frauen nicht mehr die Option haben, etwas Höheres zu finden. Und sehr niedrig qualifizierte Männer, ja, gehen oft auch leer aus. Ja, erzähl. Entschuldigung. Beziehungsweise sind Frauen gar nicht mehr bereit, irgendwie nach unten zu heiraten. Also ihnen ist sehr wichtig, das Prestige, das sie da erreicht haben, auch zu halten, beziehungsweise zu steigern. Und ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, nach den Kriterien, nachdem Frauen ihre Partner aussuchen, dass sich da auch widerspiegelt in dem jetzigen soziologischen Beobachtungen, die wir da treffen können. Ja, das wird auch in den Artikel genannt. Die weiblichen Akademiker müssten deswegen eigentlich auch strukturell nach unten heiraten. Tun sie aber nicht. ist eigentlich ja, auch spannend. Weil wir nur Geld haben wollen, ist doch klar. Wollte ich doch nur mal eingeworfen haben. Wir wollen nur Geld. Hate Speech. ewige Sexistin hier. Also da wird auch drauf eingegangen, dass früher der Mann halt mehr auch der Versorger war und dass die Rolle jetzt auch irgendwo wegfällt. Das wird auch schön drauf angesprochen hier, bei wo liegt das Problem? Habt ihr dazu noch Anmerkungen? Also das Beispiel mit dem Arzt und der Krankenschwester habe ich gebracht. Also man hat ja gedacht, dass in Zeiten des Internets sich das wandeln wieder würde, also dass man quasi auch als niedere, in Anführungszeichen niedere Schicht, die Möglichkeit hätte, sich mit höher gestellten Gruppen in Verbindung zu setzen und auch so Partnerschaften zu knüpfen. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass man, also wenn man sich überhaupt traut, dann mal so eine Akademikerin zum Beispiel anzuschreiben, dass man dann halt wirklich niedere Chancen hat, dass sie überhaupt antwortet. Und die Entwicklung, auf die man eben gewartet hat, eben, dass sich es daran doch vermischt, dass die noch nicht eingetreten ist. Und auch es sieht auch nicht so aus, als ob sie bald eintreten würde. Wärt ihr denn strukturell dazu bereit, hört es jetzt doof an, unter eurem Bildungsniveau zu daten? Ja, doch, durchaus. Es gibt halt für mich ist es halt nicht wichtig, dass jemand einen besonders hohen Abschluss hat oder dergleichen. Das kommt darauf an. Ja, wenn ich da so einen Begriff einwerfen darf, ist halt emotionale Intelligenz. Das ist mir eigentlich irgendwo viel wichtiger, dass jemand, klar, dass man auch diskutieren kann miteinander, reden kann miteinander, aber halt auch einfach die Bereitschaft von dem Partner halt, sich da vielleicht auch dahingehend zu entwickeln. Also ich erwarte jetzt nicht, dass man hier ständig irgendwelche tiefen Diskussionen über irgendwelche politischen Themen führen muss, sondern dass man vielleicht sich auch zusammen dahingehend bereichert in irgendeiner Art und Weise. Weil man muss ja nicht komplett alles gleich können, alles gleich wissen, sondern dass man sich gegenseitig ergänzt. Also mir ist da dahingehend die emotionale Intelligenz irgendwie schon wichtiger. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe jetzt keinen Job, der jetzt irgendwie so mega krass hochbezahlt wird. Also ich kann davon leben. Aber sich einen Partner zu suchen, der halt noch weniger verdient, ich glaube, da wird sowas wie eine Familie gründen auch schwierig. Also ich kann mir das vorstellen, Frauen, die in so einem Mittellohnsektor wie ich angesiedelt sind, dass die durchaus sich zweimal überlegen, ob sie sich jemanden suchen, der noch niedriger ist. Natürlich kann man sagen, die Liebe zählt am Ende. Aber man muss halt auch, wenn man wirklich in eine Familie möchte, muss man halt auch realistisch an das Ganze rangehen und darüber nachdenken, ob man so leben kann und möchte, wie man das dann muss, gezwungenermaßen, durch die begrenzten Mittel. Das ist natürlich auch ein Problem, dass du heutzutage nicht mehr oder sehr schwer mit nur einem Gehalt eine Familie durchbringen kannst, ne? Aber ja, das ist natürlich die qualifizierte Familienpolitik der letzten 20 Jahre. Qualifiziert. Jetzt wollte ich euch gerade was fragen, ich habe es vergessen. Oh, scheiße. Jetzt hast du geflucht. Ach Gott. Oh nein, der Hate Speech Counter, der geht an. Habt ihr denn ein Problem damit, wenn ihr jetzt der Ernährer wärt, so rein theoretisch, wenn ihr jetzt quasi einen höheren formalen Schulabschluss, man könnte jetzt natürlich sagen, so ein formaler Schulabschluss sagt jetzt nicht viel darüber aus, ob jemand intelligent ist oder nicht, aber hättet ihr ein Problem damit, wenn ihr jetzt mehr verdienen würdet? Nee, also es ist formal gesehen so momentan bei mir so, also von daher habe ich da kein Problem mit, ich lebe es quasi schon, dass ich halt das Geld verdiene und also mehr Geld verdiene, weil und ich habe da kein Problem mit. Ich finde das eigentlich ganz, ganz in Ordnung so. Also ich sehe da auch kein Problem drin. Ich denke eher, dass es in den Köpfen von manchen Männern noch drin ist, dass die halt schlucken müssten erstmal. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ärztin wäre oder so und besser verdienen würde und die Hauptverdienerin wäre, weil man also vielleicht sich entmannt fühlt ein bisschen, weil halt eben noch diese Ernährerrolle immer doch noch verankert ist in so ein Stück weit. Und klar, das ändert sich jetzt, das gezwungenermaßen, wie ihr schon gesagt habt, aber in den Köpfen ist es, glaube ich, noch arg drin. Und jemand zu finden, der damit wirklich hundertprozentig klarkommt und dem es nie was ausmachen wird, ist, glaube ich, ja schwierig. Darauf wird auch im Artikel eingegangen. Also da stand zum Beispiel, das fand ich recht interessant, denn für Männer ist es ebenso schwer, gegen die Norm zu wählen wie für Frauen. In Beziehungen, in denen beispielsweise die Frau ebenso verdient wie der Mann, wird immer noch von vielen Paaren der Verdienst des Mannes als Hauptverdienst definiert und das, was die Frau nach Hause trägt, als Zuverdienst. Der Euro, den der Mann verdient, hat bei vielen Paaren noch immer einen anderen symbolischen Wert als der Euro, der die Frau verdient. Für die meisten Männer ist es ein Problem, wenn ihre Ernährerfunktion in Frage gestellt wird. Ja, es ist halt schwer, sich von diesen Geschlechterrollen zu lösen. Weil wenn man überlegt, wahrscheinlich ist es bei euch auch noch so, dass eure Eltern halt auch noch das typische Familienbild halt, dass die Mutter dann erstmal zu Hause geblieben ist und der Mann dann mehr verdient hat. Und es bleibt dann, glaube ich, auch eine ganze Weile so bestehen, bevor da dieser Umschwung ist. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal so eine der Generationen, die jetzt das erste Mal so richtig anfängt umzudenken dahingehend. Mhm. Das braucht ja auch seine Zeit, damit sich das gefestigt hat. In gewisser Art und Weise ist jetzt unsere Generation so die Vorreiter oder die Ersten, die es wirklich 100% leben, unsere Mütter, und haben uns das geebnet und jetzt müssen wir es halt umsetzen. Ich meine, man sieht es ja auch in den Universitäten, die sind voller Frauen, aber das wird sich jetzt erst die nächsten Jahre zeigen, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und auf das zwischenmenschliche Leben. So, im Großen und Ganzen. Also, es bleibt spannend. Man könnte natürlich auch generell böse fragen, ob es auch wünschenswert ist, dieser Normwandel, und ob das so letztendlich so effektiv ist. Der Autor geht noch darauf ein, dass vor allem in Deutschland das ein Problem ist, weil die Kinder schon recht früh auf verschiedene Schulen aufgeteilt werden. Also wir haben ja das dreigliedrige Schulsystem in den meisten Bundesländern, teilweise bis zu 5-Gliedrigkeit hoch. Okay, ich werde jetzt nicht meine Abschlussarbeit rezitieren, aber dass es halt deswegen stärker abgestuft ist und die Bildungsgruppen auch sehr homogen sind. Also du hast keine Durchmischung von den Leuten, und wenn du eine Person nicht kennenlernst, dann kannst du dich auch nicht in die verlieben. Ganz klar. Mhm. Und wir verbringen ja auch viel Zeit im Schulsystem. Ja, weiter geht's. Was passiert, wenn sich ein Paar über die Normen hinwegsetzt? Habt ihr da Erfahrungswerte? Wurdet ihr schon mal drauf angesprochen? Also nicht, dass ich das wüsste. Also das fällt mir, selbst wenn ich lange überlege, würde mir da jetzt nicht einfallen, dass ich darauf irgendwie in irgendeiner Art und Weise angesprochen wurde. Aber es würde mir sowieso sowas von egal sein, weil ich da halt nicht großartig viel drauf gebe, wenn andere Leute meinen, sich in meine privaten Sachen einzumischen. Von daher. Lena, keine Erfahrung damit? Nee, ich bin ja noch ein bisschen zu jung für. Wir reden uns sprechen uns in 10 Jahren nochmal, gell? In 10 Jahren, dann wiederholen wir den Stream hier nochmal, dann kann die Lena aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. Oder aus dem Affenkränzchen. Keine Ahnung, ich wurde schon mal drauf angesprochen, aber schon komisch. Also ich verstehe nicht, warum man sich rechtfertigen muss, und dass auch viele Leute so interessiert an solchen Dingen sind. Ja, das ist ja auch diese typische Frage, wenn ein Pärchen länger zusammen ist. Ja, wann kommen denn die Kinder? Wann kommen denn die Kinder? Wollt ihr nicht mal Kinder haben? Wollt ihr nicht mal heiraten? Wollt ihr nicht mal Kinder auf die Welt bringen? Und du denkst, was geht dich das an? wo ich dann auch so direkt so gerne Einladungskarten verteilen würde, so, hey, guck mal hier, ich lade dich ein, höchstpersönlich zur Zeugung meines Kindes. Du hast jetzt jahrelang gefragt, jetzt darfst du zugucken während dieses Kindes. Live! Mit Popcorn. Mit Spendeoptionen. Jeder darf mitmachen. Okay. Ich glaube, wir haben die Soziologie der Partnerwahl gerade äußerst effektiv abgeklärt. Das Niveau des Streams ist gerade dermaßen gestiegen. Wir haben gerade mal angefangen, da haben wir noch ein paar Artikel vor uns. Ja, im Chat wurde gerade geschrieben, umgedrehte Rollenverteilung führt immer nur zu erstaunten Blicken. Ja, kann ich bestätigen. Und der Mann wird oft als faul angesehen, wenn er die Hausmannrolle übernimmt. Ja, ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, bevor wir zum nächsten Artikel gehen. Ist ein Mann faul, nur weil er die Hausmannrolle? Ich meine, das ist ja auch viel Arbeit. Nee, du vergisst ja, wenn eine Frau zu Hause bleibt, um um die Hausfrau zu spielen, ob Kinder dabei sind oder nicht, dann vergisst du ja, die Frau macht ja den ganzen Tag allerdings außer mal eben kurz durchzuwischen und durchzusaugen, Essen zu kochen und dann hat sie ja Freizeit. Aber das ist doch interessant. Ach so. Also Frauen wollen die ganze Zeit, dass ihre Rolle als Hausfrau auch ordentlich gewertet wird und dass man anerkennt, wie viel dahinter steckt. Aber gleichzeitig hast du die mega Doppelmoral, dass sie dann Männer, die denselben Job machen wie sie, herabwürdigen. Ja, die sind dann unsexy und verweichlich. Ja. Genau, absolut unmännlich. Und ich verstehe es einfach nicht. Also, ich weiß nicht, der Mann kann sich ja auch nackig anziehen und nur eine Schürze drüber werfen und dann ist es doch nicht mehr unsexy, oder? Das ist mal so. Ganze Möglichkeiten hier. Man kann das ja auch nett gestalten. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Muss kreativ sein. Also vielleicht wollen Frauen das auch gar nicht manchmal. Also, dass sie so Angst haben, dass ihre Rolle so ein bisschen selber dann weggenommen wird oder die Anerkennung, die sie in dieser Rolle haben, dass sie nur streitig gemacht wird vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Bei vielen gilt ja auch immer noch so, ja, der Mann hilft ja im Haushalt, wo ich mir denke, ja, wenn der Mann doch auch in der gleichen Wohnung oder in dem gleichen Haus lebt, warum hilft er dem Haushalt? Der macht doch genauso viel Dreck wie jeder andere Mensch aus, oder? Ja. Vielleicht sogar noch mehr. Stichwort Socken. Oh ja, Socken, die überall herumliegen. Albträume für Jahrzehnte. Ihr lästert wieder. Also wir können eigentlich jetzt auch wunderbar von Socken auf Partnerpräferenzen gehen. Also ich finde, Socken sind auch eine sehr große Präferenz. Chris, du kannst das Studio umschalten. Ich glaube, da hat sich gerade schon erhangen. Ich muss nicht gehen. Ich hab die Studie noch nicht ganz durchgelesen. Also bin ich selber ein bisschen überrascht, was jetzt kommt. Ja, also die Studie ist da. Interessant ist vor allem, also es wurde halt speziell in München. Ich werde euch jetzt nicht die gesamte Studie rezitieren, weil ich glaube einfach, das ist too much. Ihr werdet es später in den Quellen sehen und wer sich dafür interessiert, kann sich das reinziehen. Ich will euch jetzt auch nicht mit Statistik nerven oder quälen, je nach Präferenz zur Mathematik. Bei mir wäre es quälen. Und euch eher so ein bisschen die Grafiken zeigen, weil ich das recht spannend fand. Also es wurde eine signifikante Menge von Menschen befragt. Also es ist schon, kann man schon repräsentativ nennen. Chris, du müsstest zur Seite 6 scrollen, da hast du die erste Grafik. Und da geht es um geschlechtsspezifische Partnerpräferenzen. Also was ist an einem anderen wichtig und wie sehen Männlein und Weiblein das? Ja, man sieht da jetzt ja, was für Punkte da gewählt wurden. Ist ja immer Verlässlichkeit, gemeinsame Werte, Einstellung, Sicherheit und Geborgenheit, Kinderliebe, Partner, Leidenschaft, gemeinsame Interessen, Hobbys, hoher Status und attraktiver Partner. Ja, und das sind so sehr interessante Punkte. Die Lilly wird da bestimmt noch mehr zu erzählen. Erzähl mal mehr. Also interessant fand ich, dass dass man sich ja eigentlich einig ist und anscheinend beide Geschlechter mit unterschiedlichen Ausprägungen mehr oder weniger das Gleiche wollen, mit Unterschied von hoher Status und attraktiver Partner. Hoher Status scheint vor allem Frauen wichtig zu sein, was ja wieder dafür spricht, dass ja eigentlich die Ernährerrolle auch von Frauen gewünscht ist und nicht nur von Männern. Oder interpretiere ich das falsch? Wie seht ihr das? Ja, mit Status kommt ja auch, wenn du überlegst, so wenn du so sagen kannst, ja, mein Mann ist Chirurg oder Oberarzt oder so, oder der ist der Top-Anwalt, dann hast du ja auch so diese beneideten Blicke von anderen Frauen, würde ich jetzt persönlich sagen. Ist ja, nicht im Grunde auch hoher Status, Entschuldigung, ich wollte ja auch nicht reinreden, ist nicht hoher Status im Grunde nicht genauso, wie wenn jetzt also der Mann seine Freundin oder seine Frau so als so eine, oh, guck mal, wie hübsch sie ist, ich habe hier so einen mega guten Fang gemacht. Im Grunde ist doch der hohe Status nur das Aussehen der Frauen quasi. Also umgekehrt quasi. Dass sie im Grunde genau dasselbe machen und ihren Partner so ein bisschen zum Vorzeigen wollen auch. Also so interpretiere ich das zumindest. Weil man, wenn ich jetzt mit einem DAX-Chef liiert wäre, dann würde ich das schon stolz herum erzählen und damit nicht hinterm Berg halten. Genauso, wenn ich irgendwie mit einem Mr. Universe zusammen wäre. Mhm. Ja. Also man hat das ja nochmal differenziert. Wurde ja speziell nochmal auf die Attraktivität eingegangen. Also ich nehme an, damit sind vor allem die optischen Items gemeint. Und hoher Status ist vor allem auf sozioökonomische Aspekte bezogen. Und interessant war halt, dass die rein optischen Aspekte bei Männern sehr viel wichtiger waren. Ich meine, du hast 63,9% der Männer wollten halt eher eine attraktive Partnerin, während es nur 32% der Weibchen sind. Und bei hohem Status waren halt nur 14,4% der Männer wirklich wichtig, dass die Dame einen hohen Status hat, während es 38,4% der Frauen sind. Also das ist eigentlich schon bemerkenswert. Mhm. Vor allem, weil im Grunde ist es ja auch so voll das Klischee, dass Frauen da so drauf gucken. Aber wie man hier sieht, hat es ja durchaus seine Gründe, warum sich das so ein bisschen festgesetzt hat. Also die Studie sagt, schöne Menschen werden als Geschlechtspartner bevorzugt, da gesunde Menschen einen höheren Reproduktionserfolg besitzen. Die Sicherheit bei der Aufzucht des Nachwuchses ist erst relevant, wenn über den sexuellen Aspekt hinaus die Versorgung an Bedeutung gewinnt. Das erklärt aber auch seine Gründe. Ja. Ist halt eben nicht nur alles ein soziales Konstrukt. Ja, Kinderlieb war auch ganz wichtig, Sicherheit und Geborgenheit, gemeinsame Werte, Einstellung, Verlässlichkeit, das waren eigentlich, ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil es ja eigentlich recht konservative Faktoren sind, dass die so hoch bewertet werden und von so vielen genannt werden. Ja, und auch, also, wenn man immer so, jetzt muss ich schon mit der Klischeekeule auspacken, aber man sagt immer so, ja, Männer interessiert diese ganze emotionale Sache nicht und es wäre nur bei Frauen so wichtig. Aber wie man sieht, ist hier Verlässlichkeit und Sicherheit und Geborgenheit relativ nah beieinander. Also Verlässlichkeit sogar noch viel höher. Also wenn das mal nicht voll für die Männer spricht, dann weiß ich auch nicht. Aber die Sache ist halt die, es spricht zwar für die Männer, aber ob sie, die wollen natürlich eine verlässliche Partnerin haben, aber sind sie dann auch verlässlich? Das ist ja die Frage. Ja, guck, ja? Jetzt habe ich gerade was Positives gesagt. Ja, ich weiß, ich bin immer so gemein gegenüber Männern. Tut mir leid. Jetzt komme ich wie so eine Männerhasserin rüber. Bedenkt, es geht darum, was man sich an einer langfristigen Beziehung wünscht. Also, ja, gut. Wenn ihr dazu nichts mehr anzumerken habt, können wir nämlich auf kurzfristige Beziehungen auf das alte Rhein-Raus-Spiel überspringen. Für alle, die Anspielung nicht verstanden haben, Bienchen und Blümchen, meine Damen und Herren. Das wäre auf Seite 7, lieber Chris. Ja. Interessant war, dass da die Einigkeit nicht so hoch war, was mich echt überrascht hat. Dass man bei kurzzeitigen sexuellen Erfahrungen eher sehr viel Wert auf das Aussehen legt. Und da ist man sich relativ einig bei Männern und Weiblein. Aber der Rest ist schon sehr unterschiedlich. Also gepflegte Umgangsformen scheinen ja 85% der Frauen wichtig zu sein. ja, bei kurzfristigen sexuellen Beziehungen, ich weiß ja nicht. Wie seht ihr das? Ja, also ich habe da gerade so ein Bild vor Augen. Da sitzen die da so in so einer Bar und beide so trinken gerade einen Drink. Und er fragt dann so mit blumigen Worten so, ob die gleich mal eben Knickknack machen gehen. Aber so ein bisschen so gepflegt. Er reißt ja nicht die Bluse so auf, dass die Knöpfe wegfliegen, sondern knöpft jeden einzelnen weg. Das meinst genau, du? Genau. Genau so. Das ist eine gepflegte Umgangsform. Und er faltet dann, nachdem er die Bluse ausgezogen hat, hängt er sie dann über den Bügel im Kleiderschrank direkt. Natürlich. Ja, nach der Action wird die Bluse noch gebügelt. So wird die Blumentöpfe, meine Herren. Aber guck mal, beruflich erfolgreich ist immer noch 26,7% bei den Frauen. Was natürlich nicht so hoch ist wie davor, was Status angeht, aber doch relativ. Ich habe gerade die Werte nicht mehr im Kopf. Es war doch relativ. Ich habe es vorliegen. Der hohe Status war bei 38,4 bei langfristigen Beziehungen. Ja, nur 12%. Was? Ich könnte es dir jetzt auch. Ich glaube aber. Aber bei kurzfristigen sexuellen Beziehungen, da kommt das doch gut, super, sicherlich gut, wenn du sagst, boah, ich bin Polizeibeamter oder ich bin Feuerwehrmann oder ey, ich schneide morgen früh wieder jemanden auf und operiere das Herz. Das kommt doch sicherlich, das ist doch bestimmt so ein Hosenöffner, oder? Ja, oder so, ich bin Fußballer bei einer berühmten Mannschaft und wir fliegen morgen wieder weg und du kannst jetzt hier die letzte Chance ergreifen und so. Also. Ich muss jetzt gerade an How I Met Your Mother denken und an Barney Stinson. Ja, vielleicht habe ich da auch ganz kurz angespielt. Was ich auch noch zu dem Punkt recht bemerkenswert fand, und ich glaube, das ist auch so ein typisches Argument dafür, dass Männlein und Weiblein manchmal doch etwas anders funktionieren. Einfühlungsvermögen bei kurzfristigen sexuellen Beziehungen, 80,5% der Frauen versus 61,8% von Männern. Ja, sie möchte halt sanft aufs Bett gelegt werden und nicht hingeworfen werden. Ja, und tief in die Augen blicken. Also nicht, wenn das jetzt sehr einfühlt. Nicht das tief bewegt, sondern tief in die Augen blicken. Und T-Shirt übers Gesicht. Lena, was hast du für Vorstellungen? Darüber reden wir jetzt nicht. Nein, bitte nicht. So. Wenn ihr dazu nichts mehr anzumerken habt, bevor es hier in den Bereich der Fanfiction geht, du darfst auf Seite 8 scrollen. Ihr könnt da eine Grafik zu BMI betrachten. Und das ist auch recht interessant. Also, wenn ihr keine Ahnung von Statistik lesen und von Grafiken habt, dann wird euch auffallen, dass die Punkte eigentlich sich an einem bestimmten Bereich versammeln. Und du nur ein paar vereinzelte, versprengte Punkte hast, das bezeichnet man als Extremwerte. Ja, das ist eigentlich auffällig, dass die Menschen sich wahrscheinlich auch optisch ein bisschen ähnlich sind und der BMI sich angleicht. Also ein Mann, der ein BMI von 40 hat und eine Freundin mit einem BMI von 20, ist zwar ein Extremwert, der vorkommt, aber scheint seltener zu sein, ist ein einzelner Extremwert. Mhm. Bestätigt sich das mit eurer Erfahrung? Wenn ich so mich umgucke in meinem Freundes-, Bekanntenkreis und alles drum und dran, dann deckt sich das durchaus. Also, die meisten Leute haben relativ ähnliche, wie sagt man, Körperformen. Statur. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Mein Gott. Eine ähnliche Statur, so vom Gewicht her. Also da bin ich eigentlich so momentan so ein bisschen die Ausnahme, weil ich halt, mein Partner und ich halt nicht miteinander so von der Körperstatur her nah beieinander liegen. Mhm. Aber also ich kenne das wirklich, wenn ich so überlege, da muss ich echt lange überlegen für. Ich glaube, ich kenne noch ein anderes Pärchen, wo er sehr schmal ist und sie ein bisschen mehr Gewicht auf den Hüften hat, aber ansonsten, der größte Teil ist wirklich, ja, die haben eine ähnliche Statur. Ja, auf der Straße, da sieht man doch eigentlich fast nur Pärchen, die zumindest einen ähnlichen Körperbau haben, also auch vom BMI her. Und wenn, dann habe ich es bisher eigentlich nur gesehen, dass die Männer mal mehr hatten und die Frauen weniger. Also ich finde es umgekehrt, sieht man es viel, viel weniger. Mhm. Und ich finde, ich achte ja auch mehr drauf. Also eigentlich dürfte es mir nicht entgehen, wenn mir jemand so mal, wenn mir mal so jemand begegnet. Aber es ist echt selten. Ich frage mich, ob sich das nicht auch wieder deckt mit diesem Statusgedanken. Auf einer gewissen Art und Weise. Beziehungsweise auch mit der Wichtigkeit des Aussehens vielleicht. Also, ja, dass eine Frau dann doch mal eher darüber hinwegsieht, als ein Mann. Ohne das jetzt negativ deuten zu wollen oder so, aber es würde sich halt auch, wie gesagt, mit Umfrage decken. Mhm. Also gibt es noch Hoffnung für Kellerkinder? Ich habe nichts gesagt. ja. Es gibt Hoffnung für jeden. Ne? Wie sagt man so schön, zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel. Ja, ist nur schlecht, wenn man Bock ist. Ja, ich habe mich darauf verlassen, dass du da mit dem Wok kommst. Ach, Lilly. Ich liefere halt. würde es euch stören, jemanden zu haben, der vielleicht etwas knuddeliger drauf ist? Nö. Das ist ein Synonym für etwas breiter. Ich hätte vielleicht eher gerade im entgegengesetzten Bereich vielleicht eher Probleme. Also wenn ich so einen extrem gut aussehenden, durchtrainierten Typen hätte, dass ich mich nicht gut genug fühle. Also, dass ich Angst hätte, dass er dann sich jemand anders suchen würde. Was, glaub, einige denken, also Frauen, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, die ich getroffen habe. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich kenne da, ich lese gerne mal Artikel von der Frau Annabel Schunke. Sie identifiziert sich selbst als Feministin, ist aber nicht so auf der Grime-Ebene. Und die hat gesagt, sie würde nie Kinder kriegen, weil sie dann dicker wird und dann würde sich der Mann ja quasi ein schlankeres Modell suchen, jung und schlank. Ja, dann soll sie Kinder adoptieren. Da musste ich erstmal schlucken, weil was ist das denn für ein Männerbild oder generell auch ein Menschenbild, dass jeder vollkommen austauschbar ist. Auch ja, wie man sich selber. Also ja, wie kann man sich selber so wenig wertschätzen manchmal? Und da nehme ich mich ja auch nicht aus. Aber dass man selber so wenig Vertrauen in sich selbst hat, dass man denkt, dass man quasi nur am Ende dann doch die Hülle ist und die Hülle begehrt wird, wenn man nicht mal so eine kurze Zeitspanne wie nach einer Schwangerschaft überbrücken könnte. Ja, das ist ja auch so eine Sache, wo ich mich dann auch frage, so ja, wenn ich davon ausgehe, dass mein Mann mich verlässt, wenn ich mit dem Kinder in die Welt setze, dann ist das der falsche Mann, mit dem Kinder in die Welt zu setzen, ganz einfach. Weil entweder man setzt zusammen Kinder in die Welt und sagt so, ja, man bleibt ja, gut, dass man ewig zusammen bleibt, kann man jetzt nie voraussehen, aber wenn ich dann schon von vornherein davon ausgehe, dass der Mann mich verlässt, sobald ich mal ein bisschen auseinandergehe, vor allen Dingen, wenn es durch Kinder ist, dann ist es der falsche Mann, um Kinder in die Welt zu setzen, ganz einfach. Ist aber auch beängstigend, dass die Leute so unsicher sind im Umgang miteinander. Mhm. Also, weiß ich nicht. Aber das scheint auch sowohl bei Männern als auch bei Weiblein vorzukommen, so eine gewisse Unsicherheit. So fühlsmäßig. Könnte ich jetzt nicht belegen, die Aussage ist einfach so. Mhm. Und dass Männer vielleicht sich einfach nicht trauen, solche Äußerungen oder solche Gefühle zu äußern. Weil das ja auch wieder als unmännlich dann empfunden wird, wenn sie dann sagen, ja, ich habe Angst, dass du mich verlässt, wenn ich irgendwie ein bisschen breiter werde oder nicht mehr jede Woche ins Fitnessstudio gehe oder so. Wie gesagt, auch nur vom Gefühl her jetzt gerade so. Ja, wo wir gerade beim Verlassen sind, Chris, du darfst bis Seite 11 runterscrollen. letzte fürchterliche Grafik, mit der ihr gequält werdet. Der Anteil getrennter Partnerschaften nach Beziehungsdauer. Da ist dir was aufgefallen, Spooky. Ja, da ist mir halt aufgefallen, dass so in den ersten 7 Jahren einer Beziehung, also wie man auch so immer schon sagt, das verflixte 7. Jahr, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich Paare dann trennen. Und wenn man halt das 7. Jahr überstanden hat, dass man dann die Wahrscheinlichkeit hat, dass die Beziehung wirklich quasi für immer hält. Oder dass da halt wohl größere Dinge passieren müssen, damit die Beziehung auseinandergeht. Weißt du, also, woran das liegt? Das ist eine gute Frage. Ich habe also keine Ahnung. Irgendwas muss ja innerhalb dieser ersten 7 Jahre passieren. Keine Ahnung, ist es, bis man sich geeinigt hat, ob man nicht heiratet oder Kinder bekommt oder so. Und wenn man an dem Punkt ist, dass man das schon abgehakt hat oder so, oder weiß, was man möchte, oder sieht da irgendwas? Vielleicht muss man auch erstmal alle Reibereien, die man haben kann, erstmal ausdiskutieren und ausfechten. Und wenn man die 7 Jahre des Streitens überstanden hat, dann kann es losgehen. Ja, auch interessant, die Midlife-Crisis schlägt, glaube ich, auch ganz gut ein. So um die 40 rum. Ja, das kommt noch dazu, ja. Ja, wenn man bedenkt, dass sich Leute auch mal später erst kennenlernen. Und es nicht mehr ungewöhnlich ist, nochmal sich zu trennen und dann nochmal mit 35, 36 nochmal neu anzufangen mit einem neuen Partner. Oder noch später, dann kann es auch durchaus auch hinkommen. Gut, ich glaube, dann haben wir erstmal so den Studienteil abgehakt. Oder wollt ihr dazu noch was sagen? Nö, also. Ja, wir können weitermachen. Ja, wollt, ja, wollt ihr noch das Video reinnehmen oder wollt ihr das rauslassen? Das vom Sonntagssoziologen. Ach, weiß ich nicht. Wir sind jetzt eigentlich von dem Thema abgeschwiffen, ne? Nee, wir haben das eigentlich jetzt alles schon vorweggenommen. Also können wir eigentlich, Chris, können wir überspringen? Wir können jetzt zum Artikel von Deutschlandfunk Nova gehen. Das haben wir schon. Alles klar? Ja. Ja. Spooky, ich überlasse den Vortritt. Ich habe schon wieder so viel geredet. Ja, Moment. Deutschlandfunk Nova. Muss ich noch mal eben. Downdaten ist für Frauen tabu. Ja. Das ist ja im Grunde, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Ja, eben, das ist es halt, ne? Dieses Akademikerinnen, die haben jetzt, man hat quasi mehr Auswahl, ne? So als Frau. Früher war es ja mehr so. Die Frau musste hoffen, bis ihr Prinz kommt, der sie aus ihrer Familie rettet und sie heiratet. Und du musstest ja auch so eine Mitgift mitgeben und etc. pp. Und jetzt ist es so, dass die Frauen die freie Wahl haben und sich dann quasi die Rosinen rauspicken, ne? Ja, beziehungsweise habe ich das Gefühl, sie machen nichts anderes, was sie davor auch gemacht haben. Also die Krankenschwester, die sich den Arzt sucht oder die Rechtsanwaltsgehilfin, ihren Chef oder sowas. Nur sind sie jetzt halt selber vom Niveau her höher und machen trotzdem genau dasselbe und haben vielleicht, weil es einfach evolutionär doch verankert ist, dass wir uns eher so die Versorger suchen und bei denen wir uns sicher sein können, dass sie die Kinder durchbringen. Ja, und das Lustige in dem Artikel wird auch erwähnt, dass viele Akademikerinnen, also ein Teil der Akademikerinnen halt unter den Akademikern selber leer ausgehen wird, weil, was war das, 55% der, also unter Studienanfängern sind 55% Frauen, dagegen nur 45% Männer. Also haben wir schon mal eine Differenz von 10%. Und wenn von diesen Frauen ein paar Prozent später Frauen mit niedrigem Bildungsniveau heiraten, also die Männer jetzt, werden wohl einige Akademikerinnen leer ausgehen bei der Partnerwahl, außer sie orientieren sich nach unten. Und das machen die meistens nicht. Du hast auch so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, wenn du eine akademische Laufbahn einschlägst, dann bist du fertig mit 26, 28 aus dem Gröbsten, bist du raus und müsstest deinen Master eigentlich haben. Oder wenn man länger braucht, dann hat man dann den Bachelor. Ja, du hast dann quasi, du musst dann mit den jüngeren Frauen dich auch vergleichen und stehst da in Konkurrenz mit denen. Und ich glaube, das kann auch teilweise echt ein Problem sein. Oder man ist gerade in dem Alter, wo man sich als Frau mal Gedanken macht, möchte man jetzt Kinder oder nicht? Oder sollte man jetzt mal anfangen, wenn man dann Kinder möchte? Wo dann halt der Druck, jetzt schnell einen Partner zu finden, der auch für die Anforderungen genügt, halt unglaublich hoch ist. Ja, und wenn ich mir das so vorstelle, also ich sehe es jetzt momentan so im Freundeskreis, da fangen die Mädels halt an, die gehen jetzt alle auf die 30 zu, beziehungsweise sind über 30. Und jetzt heißt es so, ja, ich muss jetzt ein Kind in die Welt setzen. Weil ich mir denke, okay, ja, ne, da, das kommt ja auch noch damit hinzu. Also irgendwie, dass die Hormone überschlagen und das dann halt jetzt so sagt, ich, boah, mein Uterus schreit nach einem Baby, ich will ein Baby, mach mir ein Baby da rein. Und, und die meisten Männer sind, glaube ich, ziemlich abgeschreckt, wenn eine Frau so quasi so unterschwellig mit denen dann so sich unterhält und dann so, hey, willst du eigentlich Kinder, ja? Dann lass direkt eins machen. Weißt du, so. Wer weiß, vielleicht führt es ja dazu, dass sie, dadurch, dass sie so dringend Kinder haben wollen, sich doch nach unten orientieren und sei es nur, um schwanger zu werden. Wer weiß? Also vielleicht dafür und dann sich ein paar Jahre später dir trennen und dann doch nach einem Akademiker suchen. Gut, das ist jetzt natürlich auch die Frage, das ist jetzt sehr meta, wenn man sich jetzt fragt, inwiefern, es gibt natürlich auch eine unterschiedliche Gewichtung, je nachdem, welches Studienfach man wählt, ne? Also Gender Studies, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann eher mit einem Maschinenbauer zusammentreffen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist eigentlich der patriarchale Beruf, das kann man doch nicht vertreten. Also eigentlich müssten die Frauen ja hingehen und müssten Informatik und Chemie etc., also die ganzen MINT-Fächer müssten die stürmen, weil da sind ja größtenteils Männer vertreten und dann hätten sie eigentlich rein theoretisch freie Auswahl. Also Frauen. Also, wenn man irgendwo Männer kennenlernen möchte, dann doch in so einer Physikvorlesung. Ja, also ne? Frauen, schreibt euch für Physik ein und dann habt ihr freie Auswahl. Ja, dann könnt ihr euch den zukünftigen Vater eurer Kinder raussuchen. Könnt ihr auch direkt so einen Test machen mit denen. So ein Intelligenztest, als ob die Kinder auch intelligent genug werden. Oh mein Gott. Was? Ich gebe doch nur Dating-Tipps raus. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ja, dann kann man ja böse fragen, würdet ihr einen Mann daten, der Gender Studies studiert? Nein. Nein. Was spricht dagegen? Ich habe Leute kennengelernt, die Gender Studies studieren und die waren alle ziemlich komisch. Gucken wir es mal so aus. Komisch. Wenn Männer anfangen, komische Fragen zu stellen, sollte man sich von ihnen fernhalten. Also lieber nicht Gender Studies. Wenn man sich von einem Mann vorschreiben lassen muss, dass man ja total unterprivilegiert ist und dass man vom Patriarchat unterdrückt wird, sollte man rennen, so schnell man kann. Wenn man übrigens Metalheads haben möchte, dann sollte man Geschichte studieren. Nur als Tipp. Ja, Dating-Tipps von Affen. Ich müsste eigentlich nur Dating-Tipps für die Männer raushauen, weil ich glaube, so viele Weibchen haben wir gar nicht unter den Zuhörern. Ja, die Männer sollen sich einfach unsere schlechten Erfahrungen anhören und niemals tun, was wir jetzt gerade erzählen. Ja, ja gut. Dann können katholische wir Theologie. Geht in die katholische Theologie, wenn ihr verrückte Anime-Mädchen haben wollt, dann geht mal und sucht in der Japanologie. Ja. Und fragt niemals eine Frau, ob sie sich unterrepräsentiert fühlt. Oder ob sie sich unterdrückt fühlt. Keine gute Idee. Das ist so eine Filterfrage. Also wenn so eine Antwort kommt, dann weißt du direkt, na, m-m. Ja, genau. Nee, dann nimm mal die Hand und rennt. Genau. Habt ihr doch noch einen sinnvollen Tipp bekommen. Ja gut, also long story short, gleich und gleich gesellt sich gern, gibt Probleme, ein paar gehen leer aus. Mehr Durchmischung wäre sinnvoll, aber es gibt keine Lösung dafür, auch weil der gesellschaftliche Wandel da nicht vollzogen wird. Und damit haben wir eigentlich auch den soziologischen Part abgehakt. Ja, dann können wir zu den weiteren Artikeln gehen. Chris. Kommen wir zur Literatur, soweit man das Buch Literatur nennen kann. Das ist schon, wie ihr am Datum auch sehen könnt, schon ein relativ alter Artikel. Das Buch ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Mit dem provokanten Titel Das Gesicht, also die Generation beziehungsunfähig. Ich fand den Artikel, also ich bin in der Recherche auf den Artikel gestoßen, gerade wegen dem provokanten Titel. Aber was ich viel interessanter fand als den Inhalt, war, wie der Autor von dem Verfasser des Artikels zerrissen wurde. Das ist relativ weit unten. Also subtiles Fertigmachen. En masse. Also es ist wirklich echt schlimm. Wenn ich der Autor gewesen wäre, hätte ich den verklagt. Im Großen und Ganzen geht es darum, ob wir nicht viel zu egoistisch sind mittlerweile, um eine Beziehung zu führen, ob wir überhaupt Beziehungen mittlerweile noch wollen, ob das nicht viel zu sehr mit unserer Lebensrealität kollidiert. Aber ja, da geht es ab dem, wo wir jetzt sehen, ab da geht es eigentlich los mit dem Mobbing des Autors. Das ist einfach herrlich. Ja, aber Männer dürfen sich doch gegenseitig mobben, oder? Dann ist doch in Ordnung. Das also ich dachte, Männer kommunizieren über Mobbing. Also da fallen dann so Sätze über den Autor wie, der hat keine Ahnung, oder wo er dann so zitiert wird, dass er da das gelesen hat und das aber nicht der Meinung ist und dann wieder betont wird, dass er nicht der Meinung ist, als ob er irgendwie keine Ahnung hätte und sehr herrlich zum Lesen. Also wenn ihr Menschen subtil mobben wollt, dann nehmt euch den Autor da zu Herzen. Was ist denn die Quintessenz des Artikels? Also Generation beziehungsunfähig, wird da darauf eingegangen, dass die jetzige Generation nicht auf Reihe kriegt? Und wenn ja, warum? Ja, wie gesagt, also es geht eigentlich, die These ist, dass wir keine Beziehungen mehr wollen, dass wir viel zu sehr mit uns selbst und der Verwirklichung unseres Ichs beschäftigt sind. Gerade wenn so Schlagworte wie Berliner Hipster fallen, dann weiß man ja eigentlich Bescheid, auf welchen Typ Mensch das anspielt. Aber es wird halt auch nochmal in dem Artikel nochmal betont, dass das Buch, das diese These aufstellt, sehr einseitig denkt und dass es nur Erfahrungsberichte sind und keine Studien, keine Relevanz hat und dass man sich das alles nicht so zu Herzen nehmen soll, weil das im Grunde nur mehr verwirrt und zur Unsicherheit beiträgt, die einem vielleicht im Wege steht, einen Partner zu finden oder eine langfristige Beziehung zu führen. Würdet ihr denn sagen, wir gehören zur Generation beziehungsunfähig? Wenn ich es überlege. Nee, vielleicht. Das ist echt eine gute Frage. Also vielleicht. Weil also ich kenne sowohl Paare, die schon ewig lang zusammen sind, die so in meinem Alter sind, aber auch Paare, die sich, also Leute, die sich regelmäßig, die regelmäßig neue Partner haben. Also da kann ich ehrlich gesagt so vielleicht nur einfach einwerfen. Ja, Lena, du bist ja etwas jünger als wir. Wie würdest du das sehen? Also ich kenne viele Paare in meinem Alter, die schon seit ein paar Jahren zusammen sind, also die sich wirklich sehr, sehr jung getroffen haben, so mit 14, 15, 16. Und ich würde sagen, dass vielleicht teilweise, aber wir sehen uns so nach Beziehung, glaube ich, oder nach unserem Gegenstück, was sich ja auch in Büchern und in den Filmen widerspiegelt und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen übertrieben alles. Dass man sich einfach nicht so viel Kopf machen sollte und dass es dann viel einfacher funktionieren würde. Da sprichst du eigentlich ein gutes Ding an. Also wir sind ja sehr verkopft, was viele Dinge angeht. Also da in Sachen Beziehung ist es ja meistens so, dass man da zu viel nachdenkt, zu viel analysiert, zu viel zerdenkt einfach. Auch viel auf die Meinung anderer gibt. Also gerade was wir auch vorhin hatten, diese unterschiedlichen Pärchen, was einem eigentlich total egal sein sollte, weil solange man glücklich ist und solange man miteinander auskommt, ohne sich an die Gurgel zu gehen, ist das doch alles toll. Aber anscheinend reicht es uns nicht, sondern wir hinterfragen dann hier schnell, wenn wir irgendwie angeguckt werden oder bin ich zu jung oder zu alt für meinen Partner? Was könnte denn mein Umfeld denken über meinen Partner? Ich glaube, wir sind viel zu sehr davon abhängig, noch was andere sagen. Also doch Selbstdarsteller, wie im Artikel angesprochen. Ja, vielleicht doch sehr auf die Profilierung gedacht. Also ich denke so, ich glaube, viele Leute wollen eigentlich sehr, sehr, sehr konservativen Kram, aber können das nicht unbedingt formulieren und sind deswegen auch nicht unbedingt immer happy, weil die immer auf die Außenmeinung bedacht sind. Und ja. gerade in Zeiten, Leute zu wenig miteinander. Gerade in Zeiten von Social Media, wo man ja sein Leben total öffentlich macht, vielleicht macht es das noch schwieriger, dass man auch seine Beziehung halt öffentlich macht und die Dinge, die man früher nicht kommuniziert hat. Und es hat Vorteile, sicherlich, aber eben halt auch den Nachteil, dass man schnell unsicher wird vielleicht und sich beeinflussen lässt von den Dingen, die andere Leute darüber denken. Weil wir halt auch ja Gruppen, also wir leben ja in Gruppen und sind soziale Wesen. Es liegt ja nicht in unserer Natur, irgendwie den allen Konventionen in den Rücken zu kehren. Das stimmt, da hast du wohl recht. Also sämtlichen Konventionen in den Rücken kehren können wir auch nicht. Also da müsstest du schon so in einer einsamen Waldhütte leben. Ach ja, das Approval der In-Group, würde man sagen. Ja, habt ihr sonst noch was zu dem Thema? Weil sonst können wir auch weitermachen. Ja, dann lassen wir ruhig weitergehen. Jetzt kommt was Kleines, Auffrischendes als Nächstes. Berichte mal aus der Welt der dämlichen Beziehungsratgeber. Was haben wir zu wollen? Was ist die Lösung? Wie funktioniert das mit Männlein und Weiblein? Also der nächste Artikel, der jetzt halt kommt, ist von was Männer und Frauen in einer Beziehung brauchen. Und dann haben wir dann halt eine schöne Auflistung von wegen, Frauen fühlen sich geliebt, wenn ihr Partner ihr das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Oder wenn ihr Partner ihr zuhört. Oder ihr seine Liebe täglich mit Gesten zeigt und sie respektiert. Mhm. Und sie nicht unterbricht und versucht, sie zu verbessern. Und Männer fühlen sich geliebt, wenn ihre Partnerin ihn bewundert, ihm seine Freiheiten gibt. Oder akzeptiert, dass Männer sich gerne mal zurückziehen und so über Probleme nachdenken. Also, wenn ihr diese Liste einmal so durchgelesen habt, dann wisst ihr ganz genau, wie so eine perfekte Beziehung funktioniert. Und Autor war doch bestimmt eine Frau, oder? Warte mal, steht das dabei? Das weiß ich gar nicht. Ich finde die Werbung nebenan auch interessant, so was die klassische Leserin dieser Artikel denn auch für Werbung benötigt. Vernichte Zellulite. Gut, dann wissen wir auch, was die Target Group ist. Ich nehme mal an, die Autorin dieses informativen Machwerks war dann doch eine Frau. Und Haarausfall stoppen, ja, das ist endlich eine Kondition. Männer stehen auf Frauen, die ihre Zellulite bekämpfen. Doping für die Haare, aber nur für die Haare. Ja, das ist einfach so eine lustige Liste. Hier, das ist auch schön, Frauen fühlen sich geliebt, wenn ihr Partner kein wichtiges Datum der Beziehung vergisst. Scheißegal, sowas. Ohne Witz. Also ich will ja, dass der täglich weiß, wie viele Tage jetzt vergangen sind, auch wenn es nach 10 Jahren wäre, muss immer noch genau den Tag wissen. Und die Stunden zählen und die Sekunden. Ja, das hoffe ich, dass die Männer draußen aufmerksam zuhören, wo Frauen stehen. Vielleicht spiegelt es halt auch nur, ich meine, es wird einem ja auch so ein bisschen so vorgelebt. Also, wenn man sich Werbung anguckt, ist es wichtig, dass man zu jedem wichtigen Pseudo-Feiertag, zum Beispiel, keine Ahnung, Valentinstag oder Muttertag, dass man da schön Geschenke überreicht bekommt. Und Amazon wirbt damit, dass man hier den Jahrestag ja auch ja nicht vergisst und sowas. Also, ich glaube, da wird auch wieder viel Druck von außen gemacht, wo wir auch wieder von dem von vorne zurückgreifen. Dass man vielleicht sich zu sehr beeinflussen lässt, was andere für eine Beziehung wichtig erachten. Und man vergisst, was man selber möchte. Ich finde auch diese Verallgemeinerung hier in diesem kleinen Abriss auch total schlimm, weil es ist so, es gibt dann nur den Stereotyp Frau und den Stereotyp Mann. Und alles, was halt davon abweicht, ist halt, ja, was ist es dann? Irgendwas dazwischen? Diesen Satz, Männer fühlen sich geliebt, wenn ihre Partnerin ihm zeigt, dass er sich nicht vor Konkurrenz fürchten muss. Wie so eine Horde Tiger einmal rum. Ich stelle mir gerade vor, dass da laufen die so ein Pärchen läuft über die Straße und dann laufen sie so und dann kommt da so ein anderer Mann entgegen und der Mann stellt sich so hin und sieht so, oh Gott, der sieht besser aus als ich. Oh Gott, was mache ich da jetzt? Und die Frau springt auf den los wie so ein wilder Berserker und so, geh weg! Mein Mann hat Angst vor dir. Sei weiblicher. Es ist auch ihm das Gefühl gibt, dass er etwas Besonderes ist. Ist das nicht irgendwie Standard in jeder Beziehung, dass man das ist auch nicht egal, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, oder? Ja. Also, oh, ja. Vor allem, ohne Witz, Leute, die sich solche Ratgeber kaufen, ihr habt ein Problem. Aber das ist ja gerade das Problem. Die Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich solche Ratgeber kaufen, die glauben nicht. Käse auch noch. Ja, ich habe ja auch mal aus Spaß, habe ich mal so eine ganze Liste mit verschiedenen Beziehungsratgebern. Ich habe bei Amazon einfach nur eingegeben, Beziehungsratgeber. Und da war ja zum Beispiel, Oh ja. Ich ahne Schlimmes. Die Raffinessen einer Frau, werden sie Männerflüsterin? Oder auch Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Oder warum die nettesten Männer die schrecklichsten Frauen haben und die netten Frauen leer ausgehen. Also, wer Interesse hat, Amazon hat 15 Seiten mit Büchern für Beziehungsratgeber. Wieso nach Dubai reisen, wenn man auch in die Seelen der Frauen reisen kann? Oder der Männer. Oder auch, was war das, die 5 Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt. Ich will diese Beziehungsratgeber gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Vielleicht ist es wirklich für einige Leute wirklich hilfreich. Und der Markt ist ja auch wirklich, ist ja anscheinend auch da. Und der Markt ist, also ich glaube, so ein Beziehungsratgeber kann aber auch jeder schreiben. Also jeder kann so die super Formel für die perfekte Beziehung halt ausarbeiten und dann kann er das verkaufen. Das ist halt, was mich so stört irgendwo daran. Weil jeder muss seinen eigenen Weg in irgendeiner Art und Weise finden. Wenn Beziehungsprobleme auftreten, dann redet man darüber und wenn man das alleine geregelt bekommt, ja, dann geht man vielleicht zu einer Paartherapie, um jemanden zu haben, der von außen mal einen Blick darauf hat. Ja, aber so ein Beziehungsratgeber ist. Ja, also, weil so ein Beziehungsratgeber kann vielleicht auch vollkommen was kaputt machen. Weil dann, wenn ich mir so vorstelle, dann meistens werden es wahrscheinlich Frauen sein, die sich einen Beziehungsratgeber halt holen. Und dann lesen die da irgendwas von wegen die 5 Sprachen der Liebe und dann lesen die darüber, dass sie die eine Sprache der Liebe hat und der Mann hat halt die andere Sprache der Liebe und dass sie eigentlich gar nicht miteinander kompatibel sind, die müssen sich jetzt trennen. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht wäre es einfach nicht schief gelaufen, wenn die sich nicht auf dieses blöde Muster versteift hätten. Mhm. Oh je. Ja, da können wir auch direkt zum nächsten Artikel überspringen. Es ist ein Artikel über Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ist natürlich nicht möglich. Sobald Männlein und Weiblein sich begegnen, führt das konsequent sofort zu Sex. Es ist nichts anderes möglich. Also ich begrüße meine männlichen Freunde auch nur noch nackig. Es ist raus. Wir sind auch nur die wenigsten. Frauen werden auch überbewertet. Vor versammelter Mannschaft einfach. Nein, ja, es ist total. Ja, also, so kommt es mir rüber, wenn ich mal so höre: ja, Männer und Frauen, die können nicht miteinander befreundet sein. Und ja, da wurden halt Befragungen angestellt in diesem Artikel. 379 Personen zwischen 16 und 82 Jahren wurden halt befragt. Und das war eine Umfrage der Universität Oldenburg von 2 Psychologinnen und 44% aller befragten Männer fühlen sich zu ihrer besten Freundin hingezogen und 31% aller Frauen fühlen sich halt zu ihrem besten Freund hingezogen. Und das Interessante ist halt, zwischen 18 und 24 Jahren ist es viermal wahrscheinlicher, dass halt eine platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau herrscht, als bei Frauen, bei Menschen über 50 Jahre. Und was auch interessant war, unverheiratete Menschen haben häufiger halt halt Freundschaften mit dem gegenseitigen Geschlecht. Und während Leute, die halt in einer festen Partnerschaft stecken, dass der Partner dann Teil halt dieser Freundesrolle übernimmt. Das hat mich auch überrascht, weil ich dachte immer so, solange man quasi noch auf dem Markt ist, dass es dadurch schwieriger werden würde. Dass man da dann eher dieses Denken, oh mein Gott, vielleicht steht er ja auf mich, möchte ich das überhaupt, bleibe ich dann nicht lieber distanziert? Aber es ist genau andersrum. Also sehr unerwartet, ehrlich gesagt. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Ja, also ich habe in meinem Freundeskreis, ich habe zwar auch ein paar Mädels als Freundin, aber der größte Teil meiner Freunde sind wirklich Männer. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich mich mit Männern besser verstehe als mit Frauen, weil ich das Gezicke von Frauen meistens nicht abkann. Ja, same here. Ja. Also eigentlich hassen wir uns drei auch total. Ja. Ja, ja. Das ist nur eine Zweckbeziehung hier alles. Ja, manchmal muss das Matriarchat zusammenhalten. Es ist auch spannend, dass Männer so in so platonischen Freundschaften halt nach Intimität, Nähe und die wollen auch Schwäche zeigen können, halt in diesen Beziehungen, während Frauen jemanden für Schutz und Zuspruch suchen. Wo ich mir so überlege, also kann ich schon so aus meinem Leben heraus schon bestätigen, wenn ich mit meinen Jungs abhänge, dann ist es halt meistens eben so, dass die dann auch mal so Themen ansprechen, die in so einer reinen Männerrunde wohl, glaube ich, weiß ich nicht, weniger ansprechen würden, beziehungsweise in so einer größeren Runde weniger ansprechen würden. Glaubt ihr, dass die vielleicht auch einen Ausgleich zu so einer Beziehung suchen? Also, dass sie quasi in so einer platonischen Freundschaft Dinge ausleben können, die sie in einer Beziehung nicht ausleben können? Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt naiv ist, aber eigentlich müsste der Partner doch auch der beste Freund sein. Ja, schon. Also das auf jeden Fall, aber wenn ich es überlege, also einige Dinge möchte ich vielleicht erstmal mit jemand anders besprechen, anstatt mit dem Partner. Weil man sich noch sortiert, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal so, keine Ahnung, und so, ich sortiere mich gerade noch, ich habe irgendwie, zum Beispiel, ich habe irgendjemanden verguckt. Und dann möchte ich einfach mal von jemand anders den Blick drauf haben, so, hör mal, ist das nur temporär und soll ich denen das jetzt sagen oder soll ich das lieber zurückhalten? Und ich glaube, da kann es schon helfen, wenn man dann vielleicht immer auch einen Blick von dem anderen Geschlechter drauf hat. So, wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt mein Partner wärst, wenn ich jetzt sage, ich habe mich in jemanden verguckt? Ne? Okay, ich verstehe. Ja, das, ne, so als Beispiel. Scheiße, beziehungsweise die These, die du, Lilly, ja jetzt geäußert hast, dass der Partner der beste Freund sein sollte, das stützt sich ja. Also sobald die verheiratet sind, nimmt es ab. Mit der Freundschaft ins andere Geschlecht hinein. War das jetzt gerade blöd formuliert? Ins andere Geschlecht hinein? Da kam auch direkt so mein so, oh Gott, nein, du darfst jetzt nicht lachen. Immer diese Unreifen da. Das hat weitergemacht. Okay, lass uns doch direkt mal zum nächsten Artikel rüberspringen, bevor wir hier gleich wieder ins andere Geschlecht stolpern. Ja, der nächste Artikel ist halt von einem Paartherapeuten. Also die perfekte Beziehung ist eine Illusion. Und der Paartherapeut gibt einfach so wieder so, was er selber erlebt in seinem Beruf und sagt halt von wegen, ja, das Klischee ist halt, Frauen rufen meist als erstes an, weil sie irgendwelche Probleme in der Beziehung haben und dass Frauen halt von ihm quasi erwarten, Wunder zu vollbringen und Männer halt Angst haben vor so einer Paarberatung, weil sie Angst haben, dass der Paartherapeut den Mann in Auftrag der Frau kritisieren soll. Und dass er halt die Erfahrung gemacht hat, dass meistens Streit eben um Banalitäten entstehen. Also eben wie liegen gelassene Socken oder die offene Zahnpastatube, die Spülmaschine, die nicht ausgeräumt wurde, so ein Kram. Dass halt da sich über Banalitäten gestritten wird und dahinter eigentlich eben andere Themen eine Rolle spielen. Eben Nähe und Distanz, unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche und aber auch Sexualität. Dass halt die Kommunikation dahingehend halt verschütt gegangen ist. Und dass sie halt, aber auch oft, wenn eben Kinder dazu stoßen, dass sie, wenn die Kinder bekommen, dass sich da auch sehr viel verändert in so einer Paarbeziehung. Und dass er selber halt sagt als Paartherapeut, er will halt als Vermittler dastehen, er möchte nicht als, der nimmt keine Seite ein, er ist halt, er ist einfach da, so als Mentor und dass er halt auch nicht hingeht und zu einer Trennung rät, sondern dass er eben versucht, daran zu arbeiten, dass die beiden eben nach Möglichkeit zusammenbleiben und dass er es aber auch selber schade findet, wenn er halt sehr viel Zeit in so eine Paartherapie investiert hat. Dass die Leute sich danach doch trotzdem trennen, obwohl er selber halt denkt, dass es die beiden eigentlich noch eine Chance gehabt hätten. Es ist generell so, dass Leute nicht mehr kämpfen wollen für Dinge? Dass man eher aufgibt? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich selber bin eher schon bereit zu kämpfen, anstatt aufzugeben. Wobei man natürlich auch einen Punkt erreichen kann, wo man dann sagt, boah, ich kann aber nicht mehr und ich will aber nicht mehr. Beziehungsweise, wo du auch vorhin Kommunikation angesprochen hast, also einer meiner Psychologielehrer ist auch Paartherapeut und der hat immer gesagt, dass Liebe oft unterschiedlich ausgelebt wird. Also, dass zum Beispiel der Partner denkt, wenn er jetzt irgendwie das Bad neu fließt oder die Spülmaschine ausräumt, der möchte damit seine Liebe ausdrücken. Und wenn man aber nicht geeinigt darauf hat, was denn Liebe für einen ist oder das Zeigen von Liebe für einen ist und die Frau viel lieber möchte, keine Ahnung, dass man jede Woche jeden Abend kuschelt auf der Couch, dann wollen beide dasselbe und wollen sich beide dasselbe zeigen, aber die haben halt nicht miteinander darüber gesprochen und fühlen sich so missverstanden und ungeliebt. Ja, der Paarberater sagte auch in dem Artikel halt, sagte auch, es soll nicht immer nur geredet werden, sondern es soll auch mal sich berührt werden. Es soll darüber, zum Beispiel schlägt er vor, einfach mal einen Tanzkurs zu machen, damit man mal was anderes erlebt, außer darüber zu reden, dass irgendwas nicht funktioniert oder wie man das jetzt am besten lösen kann, sondern dass man sagt, eine andere Ebene angehen. Dass man sagt, wieder über Berührung, weil viele Paare sich wohl eben dahingehend halt verlieren, weil sie vergessen, dass sie sich nochmal in den Arm nehmen oder wie du sagtest, kuscheln oder so. Na gut, der Alltag ist immer ein Problem, ne? Mhm. Genau, das ist es halt. Und er selber glaubt auch nicht an die ewige Liebe, sagt er. Er sagt, eine gute Beziehung ist viel mehr als Romantik und Verliebtsein und Konflikte gehören in jeder Partnerschaft dazu. Da würde ich sogar zustimmen, aber ist es nicht irgendwo eher kontraproduktiv, wenn man so Träume und Ideale vielleicht auch so ein Stück weit aufgibt? Ich halte das für kontraproduktiv. Man darf auch manchmal ruhig an Dinge glauben, die vielleicht statistisch gesehen nicht so häufig zutreffen, aber naja, für irgendwas muss man ja hoffen und leben und arbeiten. Weißt du, wenn du so ein höher gestelltes Ziel hast, dann, ja, wer Hoffnung hat, der arbeitet auch besser für eine Sache, denke ich. Ja, aber dass man sich halt auch eingesteht, dass man auch mal als Paar auch mal einen schlechten Tag haben darf und auch mal einen Tief haben darf und dass es normal ist und dass es anderen Paaren auch so geht. Ich glaube, dass viele so normale Krisen schon als das Ende der Welt betrachten, gerade am Anfang, eben weil sie es nicht so vorgelebt bekommen haben oder von in ihrem Bekanntenkreis nicht so sehen, weil die es halt eben so ein bisschen unter den Tisch halten. Ja, also dass man sich einfach mal eingestehen sollte, dass es auch mal nicht so gut laufen darf, aber dass man das überwinden kann, wenn man das möchte und wenn man dafür kämpfen möchte. Ich glaube, dieses Eingestehen ist auch so eine Problematik. Wenn man immer nur die guten Sachen zum Beispiel auf Facebook und so postet, denke ich mir halt immer, man vergleicht sich automatisch mit den Leuten und denkt, ja, die haben immer nur Höhen im Leben und wenn hier Tiefen sind, dann sofort weg damit. Das macht alles keinen Sinn, da arbeite ich nicht, weil andere haben ja auch keine Probleme. Dass man gerade eigentlich nur die Sonnenseiten von anderen Leuten präsentiert kriegt in der Regel, das geht voll schnell unter. Generation. Ja, ich weiß auch nicht. Die Selbstdarsteller, wie vorhin auch gesagt wurde. Ja, Generation beziehungsunfähig. Ja, vielleicht doch. Hm? Mhm. Ja, ich weiß nicht, Leute, die ihre Beziehung auf Facebook darstellen, die sind mir sowieso sehr suspekt, also von daher. Ja, nee, aber du kriegst ja quasi, also ich meine jetzt nicht so, so ein Status-Update von ich bin gerade in der Frau drin, sondern eher so, so die ganze Zeit, wenn du so Urlaubsfotos oder jede Paaraktivität wird als Bild festgehalten, als Foto und hochgeladen. Naja, du präsentierst dich ja schon auf eine gewisse Art und Weise und natürlich nur die Sonnenseiten. Als ob man jetzt irgendwie so einen Streit hochladen würde von hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder so. Mhm. Oder schon wieder zum 10. Mal das Bad gefliest. Weil Bartfliesen ist eigentlich schon Liebe, finde ich. Okay. Wenn ich morgen in meine Wohnung komme und mein Bart gefliest ist und neu gefliest ist, dann weiß ich Bescheid. Ja, Männer, hör zu, fließt euer Bart für die Freundin. Ich finde das Beispiel so schön. Ich kann da Kontakt zu euch aufbauen dann. Noch mehr Liebesbeweise, die praktisch für den Haushalt sind. Gut, weiter geht's. Komm. Ja, ja, jetzt kommt auch was Schönes. Wir müssen uns ja auch, wir halten uns ja hier nur an Beziehungen auf, aber wir müssen ja auch nochmal Schönheitsideale ein bisschen genauer besprechen. Ja, jetzt geht's um Sexappeal. Ja, natürlich. Und Männer, ihr wollt doch alle auch eine Frau wie Barbie haben, oder? Ja. Also alles unter Barbie kommt euch ja nicht ins Haus. Und das zeigt den Frauen auch ganz deutlich. Quasi im Kindergarten kommt da so eine nette Tante, den Mädchen erstmal erzählt, dass sie mindestens genauso dünn sein müssen wie Barbie und so schön sein müssen wie Barbie, weil sonst wird es nichts im Leben. Zumindest möchte man den Anschein gewinnen, wenn man den Artikel liest. Ja, also der Artikel ist einfach nur so, wie ihr wisst, der ist ja schon von 2013, aber da ist ja jetzt in Berlin seit einiger Zeit dieses Barbie-Haus. Und da gab es ja damals auch schon riesige Proteste, weil Mädchen werden ja verdorben, weil Barbie das Schönheitsideal und hier wird auch in dem Artikel darauf eingegangen, dass man ja, dass Barbie ja Mädchen in die Magersucht treibt und selbstverletzendes Verhalten fördert und warum ich hoffe, Sorry, ja? Gibt es jetzt irgendwie eine Barbie mit Ritznarben auf den Unterarm oder habe ich was verpasst? Weil die Barbie würde ich mir wahrscheinlich sogar noch kaufen. Die ist schon ziemlich true. Ja, und dass Kinder halt unter Druck gesetzt werden, so wie Mädchen als Jungen, aber halt Mädchen werden durch Barbie in die Magersucht getrieben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Magersucht mehr braucht als eine Barbie-Puppe, die einen da reintreibt. Magersucht ist ein ganz übles, gemeines Thema und es ist eine Erkrankung, die nicht dadurch erklärt werden kann, dass eine Barbie-Puppe damals im Haushalt vorhanden war. Sondern da sind viele andere Dinge schiefgegangen. Ja, auch also die Tatsache, dass das eine Genderforscherin so darstellt. Und ich meine, warum macht das eine Genderforscherin und kein Pädagoge oder ein Psychologe oder ein Kinderarzt, der sich wirklich mit den Kindern oder mit den jungen Leuten in dem Alter beschäftigt und auch Ahnung hat, was wirklich in denen vorgeht? Ja, vielleicht kommt jetzt mein Hass gegen Genderforscher ein bisschen raus. Auf jeden Fall hat mich das sehr aufgeregt und getriggert. Und vor allem, wenn eine Genderforscherin ein Mädchen sagt, ja, die haben keine Vorbilder, die wollen nicht in die Wissenschaft im Sinne von Physikerin werden oder so. Warum hat sie denn nicht Physik studiert, wenn sie es so gut weiß? Ja, weil sie wusste andere Dinge besser. Die Sache ist ja auch die, wenn du in die skandinavischen Länder guckst, dann hast du halt auch so das Ding, es wurde versucht, die Geschlechter so gleich zu machen, wie es geht. Und trotzdem sind die noch viel konservativer quasi geworden. Also die Leute studieren halt nicht, die Frauen studieren nicht häufiger in STEM-Fächern. Mhm. So, und es gab da auch mal eine wunderschöne Doku von einem Komödianten, glaube ich, der sich dann damit beschäftigt hat. Und dann kam halt raus, ja, ist alles Essig, weil Natur. Aber naja, es kann halt nicht sein, was nicht sein darf, ne? Auch wird relativ weit unten dann diese Merkmale aufgezählt, die dann so eine Frau dann haben soll, wenn sie so sein möchte wie die Barbie. Und die Tatsache, dass da weiß genannt wurde, also die Hautfarbe weiß als zu erreichendes Ziel, fand ich schon ziemlich triggernd. Weil ich meine, das ist ja eine Deutsche, die das geschrieben hat. Das ist für einen deutschen Markt aus einer deutschen Stadt. Und also wir haben hier jetzt keine Black Community wie in den USA oder so. Es sind einfach diese Standardworte, die übernommen worden sind. Und natürlich, das ist nichts Neues, aber warum macht man das eigentlich immer wieder aufs Neue? Vor allem, ist es nicht eigentlich eher erstrebenswert? Wollen nicht alle mal leicht gebräunt sein oder so? Also gut, ich gehöre jetzt zur Kategorie der Untoten, aber die meisten wollen doch eher leicht gebräunt sein. Also ich sehe jetzt nicht, wo jetzt die weiße Hautfarbe so massivst als erstrebenswert hier beworben wird. Aber ja, wie du schon sagtest, es wird wahrscheinlich eh alles übernommen. Der ganze SJW-Narrativ aus den USA. Ja, sind noch niemals kreativ genug, um sich die eigenen Probleme hier auszudenken oder hochzustilisieren. Und ich bin hier auch also in einem mittelgroßen Dorf groß geworden, wo es viele italienischen Gastarbeiter gab früher, und deswegen ist hier ein großer Italieneranteil. Und ich hatte Freunde, die haben italienische Wurzeln und die haben trotzdem mit der strohblonden Barbie gespielt und haben sich da nicht unterrepräsentiert gefühlt mit ihren schwarzen Haaren. Ja, also, weil Kinder denken ja auch da nicht drüber nach. Also allen Ernstes, das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, als ich mit Barbie-Puppen gespielt habe, war, ach ja, die hat die gleiche Hautfarbe wie ich. Ja, das kann ich auch mit der spielen. Also das ist doch, ich meine, aber das ist ja genau das, was sie sagt. Sie sagt, dass die Mädchen drüber nachdenken, warum sie nicht so aussehen wie die Barbie-Puppe. Aber das tun sie ja nicht. Ja. War das der Artikel, wo das auch war mit den fehlenden Rollenverbildern? Ja, das ist es. Rollen voll. Ach, riecht mich einfach so auf, dieser Artikel. Ich bin genauso getriggert wie du, Lena. Bei Barbie schaltet ehrlich gesagt mein Hirn öfter mal aus. Also. Ja, wir haben auch noch einen zweiten Barbie-Artikel. Und krieg ich jetzt mal eine Emo-Barbie mit den Ritzspuren an den Unterarmen? Nein, du kriegst eine Curvy-Barbie. Ach Mann. Genau, jetzt kommt die Curvy-Barbie. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Artikel heißt auch schön, Barbie muss nicht mehr hungern. Wäre die Barbie-Puppe eine echte Frau, wäre sie magersüchtig. Seit Jahren gibt es Kritik an der Figur der Kultpuppe. Nun hat der Hersteller endlich eine Barbie mit mehr Funden entwickelt. Doch wird das wirklich etwas ändern? Und dann wird dann halt einfach, ne, wenn man ein bisschen runterscrollt, da sieht man die Curvy, gut, oben sieht man die Curvy-Barbie auch. Die mit den blauen Haaren, die junge Dame, die ist jetzt curvy. Und es wird damit halt natürlich auch wieder kritisiert. Da ist drunter ein Tweet gesetzt. Ja, die ist ja nicht curvy genug. Und es wäre ja auch wieder so eine Reaktion von Mattel darauf, dass ja die Verkaufszahlen zurückgegangen sind. Und es gibt die Barbie ja jetzt auch in klein und ja. Ich weiß nicht, ich will, also ich als Kind habe mich da nicht wirklich für interessiert, wie mein Spielzeug großartig aussah. Ich war einfach froh damit, dass ich meine Barbie-Puppe ankleiden konnte. Ja, das ist doch das Wichtigste, dass man die an- und ausziehen kann. Und ja, eben. Oder ich habe meine Haare, die Haare abgeschnitten. Genau, frisieren. Daher, also ich habe meinen Barbies auch immer die Haare abgeschnitten als Kind. Und dann haben meine Eltern mir keine mehr gekauft. Und dann habe ich mit Lego gespielt. Ja. Oder das darfst du doch aber nicht. Du bist ein Mädchen. Das ist eindeutig ein Zeichen deiner Unterdrückung gewesen in dem Moment. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Mann. Ein Glück, dass du nicht mehr traumatisiert auf die Welt gekommen bist dadurch. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal Gender Studies studieren. Also so ein normaler Job, das wird total überbewertet. Gender Studies. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, dann ist die Barbie nicht curvy genug. Ja, was soll denn jetzt propagiert werden? Dass krankhaftes Übergewicht auch gut ist? Oder was? Magersüchtig ist böse, aber krankhaftes Übergewicht ist gut. Oder wie? Ich weiß es auch nicht. Healthy at every size, meine lieben Damen. Ja, aber vor allem, die Puppe kam ja auch nicht mal gut an. Gerade bei den Frauen kam die nicht gut an. Wie erklären die sich das jetzt? Hat die sich nicht gut verkauft? Nee, die hat sich schlecht verkauft. Oder also die Männer fanden die ganz gut eigentlich. Also die Umfragewerte bei den Männern waren gar nicht so schlecht. Aber die Frauen haben sich geweigert, die gut zu finden. Die wollten ihre alten Barbies haben. Ja, das ist auch so eine Marke. Weißt du, Barbie ist halt eine Marke. Barbie ist halt immer fast immer blond gewesen. Gut, dann gab es zwischendurch mal halt eine andere Ausführung, aber ist immer blond gewesen und groß gewachsen und furchtbar dürr. Und vor allen Dingen, Die Sache ist ja auch die, was ja auch in dem Artikel kurz angesprochen wird, die Klamotten passen ja nicht mehr. Wenn die Curvy Barbie ja jetzt da ist, müssen die andere Klamotten auch herstellen. Und dann passen die Klamotten von der anderen Barbie, passen halt der Curvy Barbie nicht. Ja, also da kann man auch nicht mehr Klamotten hin und her tauschen unter den Kindern wie früher. Da muss man dann die passenden Klamotten extra kaufen und das kostet auch alles mega viel Geld. Also scheiße, das ist eigentlich voll gut. So aus finanzieller Perspektive finde ich das richtig gut. Weil dann kannst du ja noch mehr Umsatz machen, wenn die sich noch mehr verkaufen würde. Musst du halt mehr bewerben. Ja. Kauft mehr Curvy Barbies für eure Mädchen und Jungs und andere Geschlechter. Genau, aber bitte erst, nachdem ich in Mattel-Aktien investiert habe. Barbie müssen wir mal wirtschaftlich denken. Gerade meine Hände. Eine Trap Barbie. Ja, im Chat wurde gerade gefragt nach einer Trap Barbie. Das ist eine Marktlücke. Das ja, Mondaffe hat auch gerade schon gefragt gehabt, wo ist denn die Muslima mit Säure zerstörten Gesicht Barbie? Also vielleicht sollte ich dann noch mal in meine Branche wechseln und in die Puppenindustrie gehen. Fun Fact übrigens, die Barbie-Puppe heißt übrigens Barbie, weil die Tochter der Erfinderin so hieß. Und Ken heißt so, weil das der Sohn von der Erfinderin Ken hieß. Also denk da mal drüber nach. Ja. Oh, ich krieg gleich schon Game of Thrones Vibe. Ich glaube, ich möchte nicht mehr über Barbies reden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Artikel, ne? Ja, glaub, da haben wir auch Healthy at Every Size vertreten. Ach, schön. Schön, ja. Also, ein Forscherteam dachte sich mal, hey, wir gucken mal, was finden Männer an Frauen attraktiv? Und vor allem, was finden Männer an Frauen optisch attraktiv? Ihr könnt jetzt mal kurz überlegen, wie wohl eine Feministin auf diese Studie reagiert. Jeopardy Sound, bitte gedanklich einblenden. Ich nehme mal das Fazit vorweg. Die Studie ist übrigens sexistisch, natürlich. Weil rauskam, dass Männer Frauen bevorzugen, die vor allem jung aussehen und vor allem ein BMI von 19 wurde überwiegend bevorzugt. Teilweise muss man dem Artikel wirklich zugute halten, dass der BMI von 19 wirklich sehr, sehr niedrig ist. Aber es wurde direkt das magische Wort, dass es eine toxische Idee wäre, wiederholt. Und das ist ja generell sehr, sehr sexistisch und auch ableistisch, weil ältere Frauen werden natürlich dann auch geschämt. Wie seht ihr das? Sind Präferenzen sexistisch? Huh? Sah nicht gegen euch jetzt gerade richtig gut ab, quasi. Ja, klar. Obwohl, ja. Du bist ja sowieso Konkurrenz für uns. Du bist jünger als wir. Wir sind ja, also, wir müssen die Lena eigentlich rauswerfen. Ja. Besser sein als ihr. Ich mache euch alle platt, ja. In 10 Jahren schnappe ich mir eure Ehemänner. Das ist aber echt so ein bisschen die Frage, ist es direkt sexistisch, wenn jemand Präferenzen hat? Das ist so die Quintessenz. Warum ist das sexistisch? Ich weiß es nicht, also wenn ein Mann halt auf große Möpse rein theoretisch steht, ja, warum soll ich den Mann denn dazu zwingen, mich toll zu finden, wenn ich kleine Brüste habe? Weil, ja, und entweder findet er, also kann er das in der Beziehung akzeptieren, wenn ich nicht exakt seinen Schönheitsidealen entspreche und der diese Abstriche machen kann und will, oder er soll sich halt eine andere suchen und ich suche mir jemanden, der mich wertschätzt, so wie ich bin. Also da ist doch gar kein großer Aufriss drum zu machen eigentlich. Das ist doch der nur verletzte Stolz, der sich da so ein bisschen widerspiegelt. Ja, leider ist kein Bild von der Autorin da. Ich habe extra gegoogelt, aber ja, leider nicht. Ich hatte ja so einen Verdacht, aber den werde ich jetzt nicht. Denkt es euch bitte zwischen den Zeilen. Ja, wir denken. Gut. Wir würden jetzt nie auf ein bestimmtes Frauenbild einspielen oder so. Nein. Niemals. Wir sind nette Frauen. Meistens. Ja. Überwiegend. Nee, aber fühlt ihr euch immer jetzt wirklich objektiviert? Nö. Macht man das nicht unterbewusst, manchmal mit Absicht? Also, das gibt es eine Frau, die, wenn man ganz ehrlich ist, ist man nicht manchmal wirklich so, dass man sagt, okay, ich blinze den Typen jetzt extra nett an, dass er mir irgendwas hochträgt oder mir irgendwelche Sachen vom Regal unterreicht, gerade wenn man etwas kleiner ist? Da kann ich leider nicht mitreden, ich bin zu groß dafür. Ich weiß, dass du solche Luxusprobleme nicht hast, aber... Luxusprobleme? Ich wäre manchmal so gerne so klein und süß, was ist nur so 1,50 groß, und dann würde ich so gerne die Männer von unten anblinzeln, so, oh Gott, ich bin so eine arme, schwache Frau, hilf mir! Geht ja, leider nicht. Jetzt hast du dich geoutet. Ne? Das geht leider nicht, weil ich zu groß dafür bin. Ich bin meistens so groß wie so eher kleinere Männer. Sagen wir mal so. Ja. Ja, also... Schon schwer, ich weiß nicht, Frau zu sein. Das ist natürlich schon ein bisschen manipulativ, aber so unterbewusst macht man solche Sachen halt schnell mal gerne, wenn man verzweifelt ist und nicht andere Dinge in Regalen kommt. Die Lena macht das. Jungs, wenn ihr Lena haben wollt, bitte. Sie ist auch klein. Ansonsten habt ihr mit Riesen zu tun für weitere Verhältnisse. Sitzriesen oder Stehriesen? Ja, aber in gewisser Weise objektiviert man sich doch auch selbst als Frau, wenn man sich schminkt, oder? Man versucht doch generell jünger auszusehen. Warum dann dieser, also zumindest die meisten Frauen versuchen. Also das mit dem jünger aussehen versuche ich gar nicht mehr, das kann ich vergessen, aber ich versuche wenigstens wach auszusehen, das ist schon schwer genug hinzukriegen. Das ist ja die Panda-Augenringe wegmachen, aber... Keine Ahnung, ich verstehe diesen Outrage einfach nicht. Auch wenn ich versuche, mich in eine feministische Perspektive reinzuversetzen, Spoiler, klappt nie, verstehe ich den Outrage nicht. Also, es ist wirklich lächerlich. Oh, der also, Orehoff, wirklich... kurz Entschuldigung, ja, der Orehoff hat gerade den Twitter-Account von der guten Dame reingeworfen in den Chat. Ah, okay. Also, wer gucken möchte, kann das tun. Ja. Ja gut, wir sind uns da ja eigentlich ziemlich einig. Ja. Wir könnten eigentlich weitermachen, weil es gibt auch männliche Stereotypen. Und ja, auferlegte Schönheitsideale. Und da fand ich den Artikel recht spannend. Und weiterschalten, Chris. Okay, sorry. Scheiße, da hat sich die These jetzt noch nicht mal wirklich bestätigt. Ich bin enttäuscht. Die ist eigentlich recht hübsch, oder? Also, finde ich zumindest. Was darfst du nicht sagen, dass andere Frauen nicht hübsch finden? Ja, stimmt, ja. Ich muss es stutenbissig sein. Oh, die verbrennt sie doch. Ja, also wirklich, die ist so hässlich. Wahrscheinlich hat sie erst mit 3 Kilo Make-up in den Gesicht geschlagen. Oh mein Gott. Lilly, übernimm du bitte. Okay, soll ich jetzt die Sache hier retten? Also, okay. Nicht nur Frauen unterliegen irgendwelchen Schönheitsidealen, sondern auch Männer. Man hat ja einen sehr interessanten Blogger. Und es geht darum, dass Männer vor allem mit der Popkultur in letzter Zeit dazu gezwungen werden, sehr fit zu sein und sich sehr viel Muskelmasse anzutrainieren. Und dass dieses Hypermaskuline halt auch Männer unter Druck setzt. Und der Autor spricht auch an, dass zum Beispiel die Rate von essgestörten Männern in den letzten Jährchen doch etwas angehoben worden ist. Und dass es zumindest bedenklich ist. Also, dass nicht nur Frauen unter diesen Problemen leiden und unter Druck von außen, sondern halt auch Männer. Mhm. Und ich muss in dem Sinne schon zustimmen, es ist schon ein recht großer Doppelstandard, wenn das dann ignoriert wird. Also, ich könnte Feministen wahrscheinlich eher akzeptieren, wenn sie das dann gleichwertig behandeln würden. Aber das wird ja nicht gleichwertig behandelt, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das? Also, ich habe beruflich öfter mal mit Anorexie-Patienten, also Magersüchtigen, zu tun. Mhm. Und zunehmend auch mit Männern, fällt mir so auf. Also das spiegelt das so ein bisschen wider. Und ich habe einmal, also es ist natürlich jetzt nur anekdotische Evidenz, aber ich habe einmal gefragt, wie es denn dazu gekommen ist. Und also er hat halt ähnliche Gründe angegeben wie weibliche Magersüchtige. Also einfach dieser Kontrollverlust von außen, dass man das Gefühl hat, alles entgleitet einem. Also seine Eltern sind halt auch, haben sich auch scheiden lassen. Und dass halt sein Körper so das Einzige war, was er noch kontrollieren konnte. Und die Nahrungsaufnahme das Einzige war, was er noch kontrollieren konnte. Und ich glaube, dadurch, dass man halt Männern sowas nicht zugesteht oft oder ja, der schafft es schon, das macht ihn hart und so, dass man dadurch halt es oft fördert. Ja, jung weinen nicht, ne? Echte Indianer kennen keinen Schmerz. Oder wenn er halt seinen Schmerz, oder wenn Jungs ihren Schmerz in Wut äußern, dass man deshalb nicht erkennt, dass sie gerade am Rande einer Depression stehen oder vielleicht depressiv sogar schon sind. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, Männern wird einfach sehr häufig nicht zugestanden, dass sie auch, dass sie Gefühle ausleben dürfen. Also Wut ist in Ordnung, Männer dürfen wütend werden und mal sauer werden und Gegenstände durch die Gegend werfen und andere Leute verprügeln, also so in der Hinsicht, da dürfen Männer auf jeden Fall ihre Gefühle ausleben, aber andere Seiten der Gefühle, die dürfen die nicht ausleben. Verletzlichkeit. Ja, Verletzlichkeit ist automatisch unmännlich. Ja, ich weiß nicht, ich persönlich, ich finde es ja so furchtbar, wenn man schon bei kleinen Kindern anfängt, so, du bist doch ein Junge, du darfst doch nicht weinen. Und das ist halt so, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn du dann wirklich dann so da stehst und dann siehst du da irgendein Kind in eine Bahn weinen und dann kommt direkt von irgendwie, du bist doch ein Junge, du darfst nicht weinen. Und denke ich mir so, doch, der darf auch weinen, weil jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Und nicht nur Mädchen dürfen weinen, sondern auch Männer, beziehungsweise Jungs. Es darf, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und jedes Gefühl sollte ausgelebt werden. Und wenn das halt unterdrückt wird und wenn das so weggedrängt wird, dann ist es auch kein Wunder, dass eben zum Beispiel eben die Anzahl an Männern mit Anorexie ansteigt. Oder dass man halt die Gefühle, die Jungs dann ausleben, wenn die halt irgendwie ein bisschen ungezähmt und intensiver sind, dass die dann halt irgendwie mit Tabletten ruhig gestellt werden oder ihre Schulzeit im Nachsitzen verbringen, was die Sache ja nicht besser macht. Weil halt gerade, wo wir wieder aufs Schulsystem kommen, es ist halt einfach zu wenig Personal da, das den erkennen könnte, was das Kind jetzt braucht oder der Jugendliche jetzt braucht. Und dass die Leute damit überfordert sind, wenn die zu intensiv ihre Gefühle äußern. Also, oder habt ihr bessere Erfahrungen mit Sozialarbeitern an Schulen gemacht? Ich hatte gar keinen Sozialarbeiter an der Schule. Wir haben da kein Geld für hier in unserer Stadt. Das kam erst, als ich in der Oberstufe war und mal auf dem Weg zum Abitur. Da hatten wir das erste Mal eine Sozialarbeiterin und die war dann aber auch nach einem halben Jahr oder so war die wieder weg, weil wir kein Geld dafür hatten an der Schule. Also sowas, ja. Ich bin meistens Sozialarbeiter, die sich auch so. Also meiner Erfahrung nach sind da so die typischen Sorgenkinder eher drin und ja, vielleicht mal sehr aggressive Männer, aber ansonsten, ich glaube aber auch, dass da oft nicht wirklich auch nachgefragt wird von Seiten der Männer, auch weil da so eine gewisse Hemmung da ist. Ja, das ist Also nette Anekdote. Googelt mal ein Beziehungsstress-Scheiß-Thema, irgend so ein Dramathema und schaut mal, wer den Thread erstellt hat. Also in 99% der Fällen ist es eine Frau. Und ist es nicht eigentlich dann auch so ein bisschen übergriffig? Also ich meine, dass nur Frauen über so, also wenn geschrieben wird, dann nur Frauen, weil man Männern sowas vielleicht gar nicht zugesteht, ihre Probleme so zu äußern. Ich meine, andersrum wird es dann irgendwie ja auch vorgeworfen, wenn von Feministinnen, wenn dann irgendwelche Männer darüber schreiben, dass Frauen in den und den Bereichen unterdrückt sind oder irgendwelche Defizite da sind in der Gesellschaft. Aber andersrum, also das ist wie diese Doppelmoral. Ich meine, Wir machen im Grunde ja nichts anderes gerade. Das stimmt allerdings. Jetzt fällt mir gerade irgendwie sehr traurig. Ja, Ugo ist unqualifiziert, das sagen. Ja, keine Ahnung. Wir hatten ja gesagt, wir wollten mal über ein paar Themen offen reden, über die man sonst halt nicht so oft redet. Und ja. Halt auch mal die weibliche Perspektive zeigen. Ich meine. Also es macht mich, ja, wenn ich das überlege, also ich habe selten einen Mann weinen sehen. Und wenn, dann fasst mich das furchtbar an. Also dann möchte ich sofort, weißt du, dann kommt die innere Mutti in mir heraus und möchte dann erstmal Knuddel und eine Decke und Kakao hinstellen und oh Gott, Kind, oh ja, beruhig dich wieder. Wenn ich einen Mann weinen sehe, dann ist es ganz schlimm. Ja, weil es in der Regel auch einen sehr heftigen Anlass gibt dafür, für ja. Die Reaktion, denke ich. Ja, wir haben auch direkt, leiten wir doch direkt zu einem interessanteren Thema über. Du willst so die Tränendrüse abmindern. Ja, ich möchte ja. Nicht weinen im Chat, hier im Stream, im Chat. Ja, nein. Allgemein. Die Frage ist, sollen wir das vielleicht doch als letzten Themenblock nehmen, die Sexualität? Ich meine, ja. Wir haben jetzt so viel schon angesprochen. Ja. Und, ja. Nehmen wir das als letzten Themenblock und überspringen das jetzt kurz. So. Ja. Das Video hattest du rausgesucht, Lilene. Genau. Also der eine andere wird Dr. Jordan Peterson kennen. Falls nicht, solltet ihr das definitiv, diesen Missstand beheben. Das ist ein Psychologe aus Kanada, der vor allem deswegen berühmt geworden ist, weil er sich sehr für die freie Meinungsäußerung einsetzt und sich weigert, bestimmte Pronomen zu gebrauchen. Weil, ja, er bezeichnet die Leute halt so, wie sie halt optisch aussehen und irgendwelche Fantasiepronomen wie Xere nutzt er halt nicht. Er hat irgendwann angefangen, sehr viel seiner Vorlesungen hochzuladen und man hat viel Material über ihn jetzt im Internet und er hat sich ein bisschen über weibliche Sexualität geäußert und ich fasse einfach mal zusammen, es gab eine Studie, die hat Google-Suchen ausgewertet und er erzählt ein bisschen darüber, was Frauen attraktiv finden und was so die weibliche Fantasie anregt. Okay, Video kann abgespielt werden. Google engineers wrote a book a while back called A Billion Wicked Thoughts, which was a study of internet searches, billions of them, literally. And they were looking a lot at pornography use. And well, there's lots known about male pornography use, partly, and it's easy to understand. I mean, males are, you know, pretty visually oriented, and what attracts them to pornography is fairly straightforward. You can tell that if you look at graffiti in a men's washroom, you know, it's like two circles and a triangle and the men are absolutely transfixed by it. So, for women, the story is more complex. They use pornography too, but it tends to be literary because women tend to like words more than they like visual stimuli. And so the Google guys tried to track down the archetypal structure of, well, they didn't use those words, of female pornography use. And so some of you know, how many of you know what a Harlequin romance is? Okay, good. So those are archetypal stories, right? That's the taming of the wild man, essentially, by the desirable and virginal woman. And if you think women don't want that, then you better bloody well come up with an explanation for 50 Shades of Grey, right? Which is the most rapid-selling novel in human history, and emerged at exactly the same time that all of this noise about the absence of gender roles is being produced, you know, en masse. It's like perfect female fantasy. It's exactly archetypally correct. It's Beauty and the Beast. So what the Google guys showed was the structure of Beauty and the Beast, although they didn't use that as a referent, that the female pornographic fantasy was wild guy, you know, somewhat careless about the wants and desires of others, attractive to everyone, therefore high status, tamed by the magic of a single woman and brought into a relationship with her. Okay, so, but here's the comical part. This just made me laugh, man. It was like, what were the five categories of most desirable male entity used most broadly in female pornography? Oh, it's so embarrassing. Women, you have to cover your head while I say this. Vampire, Werewolf, Billionaire, Surgeon, and Pirate. Sagen wir das vielleicht kurz nochmal für die nicht so gut Englischsprachigen ganz kurz zusammenfassen, oder? Ja, es gab diese Google-Suche, beziehungsweise die Auswertung dieser. Und also männliche Pornografie müssen wir nicht drüber reden. Wir können uns alle denken, gut, wir haben auch Pornhub-Statistiken, die kommen noch dran. ja, die kommen gleich. Das ist ja unsere Sexbeauftragte. Aber es wurde halt nochmal geguckt, für was interessieren sich Frauen eigentlich? Und die Hauptsuchen waren wohl Werwolf, Vampir, Chirurg, Pilot und Pirat. Ein echter Pirat segelt auch durchs Mittelmeer. Ja. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Ja. Das ist übrigens schon in der Pornhub-Statistik. Ja, die Pornhub-Statistik ist von 2016. Und da haben wir so ein paar schöne, ich habe extra die Bilder nochmal rausgekopiert für mich. Und ja, da haben wir einmal Most Searched for Male Porn Stars. Ja, das sind halt, ich weiß nicht, wie gut ihr in Pornhub bewandert seid. Ja. da sind dann halt einmal, Platz 1 ist Mandingo, dann zweiter Platz ist James Dean, dann kommt Rocco Siffredi und dann kommen halt noch ein paar andere. Also wenn ihr euch mehr dafür interessiert, könnt ihr die natürlich nachher auch noch separat angucken, diese Statistik. Interessant ist für uns jetzt, für unseren Stream war halt die Verteilung von Frauen auf diese gesamten, also wie viele Frauen gucken sich denn auf Pornhub halt so ihre Pornos an. Und es ist interessant, erstmal zu sehen, welche Länder da so vertreten sind. Also zum Beispiel die Philippinen sind mit 35% stehen am höchsten mit den weiblichen Besuchern der Pornhub-Seite. Ob sie jetzt geguckt haben, ist halt eine andere Frage. Dann direkt danach kommt Brasilien und dann Südafrika. Und Deutschland und ist zum Beispiel auf dem vorletzten Platz, gerade eben so über Japan. Und Frauen scheinen da in Deutschland nicht so den Bedarf an Pornos zu haben. Also zumindest 2016 hatten sie nicht den Bedarf. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt geändert hat inzwischen. Und insgesamt machen 26% der Besucher von Pornhub sind Frauen und es hat sich um 2% erhöht. Und im Vergleich zum Vorher halt. Und die meisten weiblichen Zuschauer sind halt in Jamaika oder den Bahamas oder in Panama zum Beispiel. Also nicht mal irgendwelche europäischen Länder oder so, sondern wirklich, das ist fast alles nur so Südamerika in die Richtung. Ja, was sicherlich viel, viel interessanter ist, sind die Most Searched for Terms by Gender. Also was suchen Frauen, was suchen Männer? Frauen suchen also zuallererst nach Lesbenfilmen. Und also Lesbian oder Lesbians Scissoring. Oder aber auch nach Dreiern, also Threesome. Und Platz 4 macht der Big Black Dick. Also Frauen suchen nach großen Penissen. Bei Männern in den ersten Spielen, bei den Männern ist es halt MILF, Stepmom, Stepsister und Japanese, die ersten 4. Das finde ich beunruhigend, aber ich frage mich, ob die Big Black Dick irgendwie nach 2015 hochgegangen sind, die Suche in Deutschland. Ich sag's, ey, sorry. Mein Gott, Lilly. Tut mir leid, ey, ich bin wieder lieb, sag nicht. Und es ist auch interessant, dass sich die Suchbegriffe Mann und Frau so kaum überschneiden. Also Was wohl interessant ist, ist halt bei Frauen eben Stepdad und Daughter, also Stiefvater und Tochter. Und bei Mann ist es halt Stepmom und Son, also Stiefmutter und Sohn. Männer suchen auch sehr gerne nach Celebrity-Sex-Tapes. Was man nicht vermuten mag, Frauen suchen sehr gerne nach Extreme Gangbang oder Gangbang, während Männer danach überhaupt nicht suchen. Also das gehört nicht in den Top-Terms zu den gesuchten Worten. Das wundert mich. Ja, das wundert mich nämlich auch. Ich habe eher gesagt, ja, Männer gucken doch hier, liebend gerne so wie eine Frau von mehreren Männern. Nee, anscheinend nicht. Also das fand ich auch sehr interessant. Und was ich auch nicht vermutet hätte, dass klar Analsex auch gesucht wird, aber dass das so weit unten ist in der Suche. Also bei Männern der vorletzte Platz, bei Frauen der letzte Platz, so an beliebten Suchen. Ich dachte, das wäre viel, viel höher. So vom Gefühl her. Ja, und dann gibt's halt was. Anal ist ich versuche weit hinten in der Liste. Ach, Lilly, ich versuche das hier voll seriös zu machen. Und dann kommst du da rein. Erneut diese hochqualifizierten Witze hier. Der Wahnsinn. Das ist auch interessant, dann gibt es halt noch die, das waren jetzt die meistgesuchten Worte, dann gibt es aber auch noch Most Viewed Categories bei Gender und bei Frauen ist wieder ganz oben Lesbian, dann zweites ist Big Dick und dann drittes wieder Threesome und bei Männern sind die ersten drei sind das Teen, Ebony und MILF und was Frauen häufiger gucken im Vergleich zu Männern, also ganz Platz 1 ist dann Pussy Licking. Und zwar gucken sich Frauen 370% häufiger sowas an. Genauso wie Frauen sich auch gerne female-friendly angucken. Also plus 218%. Und Frauen gucken sich auch häufiger Listenpornos an als Männer. Was ich nie gedacht hätte. Nee, ich auch nicht. Das überrascht mich auch vorhin, die Liste, wie viel Lesbenkram da drin ist. Also ich hätte da ganz andere Kategorien erwartet, ehrlich gesagt. Ja, also es ist irgendwie, vor allem bei Frauen irgendwie so, ist es so so, auch bei Männern ist es eher weniger. Also klar, die suchen auch nach, aber Frauen haben da irgendwie mehr Bedarf nach. Mhm. Ja, und dann haben wir halt noch natürlich für Deutschland Top 10 Searches for of 2060. So, und dann haben wir halt ganz oben halt German, dann Teen, Deutsch, German Mom, Anal, Stepmom, Stepsister, German Dirty Talk, Massage, Sister und Bondage. Und die Top-3-Kategorien sind dann halt Anal, Teen und Big Tits. Top-3-Pornstars, gut, es ist 2016, Platz 1 ist Gina-Lisa Lohfink. Weil natürlich alle dieses Video sehen wollten damals. Ich habe es nicht angeguckt. Hast du es gesehen, Lilly? Nein, ich frage. Ach so, Entschuldigung, ich habe es gesagt. Ich habe es gedacht, du hast gesagt, das ist sehenswert, was? Lilly approved. Sehen, die Empfehlungen für einsame im Dunkeln. Ja, also schon, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, so einen Einblick zu haben. Also die Statistik könnt ihr bestimmt, also wenn ihr danach sucht, findet ihr die relativ fix. Also wer sich dafür mehr interessiert und gerne mal bei Pornhub nachgucken möchte, ohne Pornos zu gucken, genau, für Recherchezwecke, wie auch wir, der möge noch Freude daran haben, an dieser Statistik. Ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Artikel zum Thema Sex, ne? Am besten. Ja. Das ist richtig. Ja. Können wir eigentlich dann auch einen Cut machen? Ja, dann. Ja. Schlechter Sex in 6 Worten heißt das, heißt der Artikel. Ja, der ist wunderschön, um die Sache zu beenden. Ja, er hat, ja, wunderschön. Also, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr ja euch auch eure Kommentare dazu abgeben, vielleicht fällt euch auch was ein. Der erste ist direkt, das ist direkt schon richtig, das ist schon ein Highlight. Furzt mir während 69 ins Gesicht. Oder aber auch, sein Babykrautenschwanz ist immer wieder rausgerutscht. Mein Favorit ist übrigens, Katze hielt die ganze Zeit Augenkontakt. Wer kennt das nicht? Also wer kennt das nicht, dass die Katze plötzlich mitmachen möchte? Also, für Katzenbesitzer, jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe, warum du diesen Artikel rausgesucht hast. Ich will meine eigenen Traumata überwinden. Ah, okay. Nein, oder ist auch schön, sprach mit britischem Akzent, kein Brite. Nee, ich finde dieses haben uns dann entschlossen zu heiraten auch ganz gut. Oder wollte seine Eltern nicht wach machen. Mit euer Villa 34 vor allem. Also wenn sie sich jetzt einen ähnlich alten Partner gesucht hat. Ich frage mich ja immer so, haben sich das die Device-Redakteure selbst überlegt? Würde mich das ist eine gute Frage. Es war eine gewisse Substanz im Spiel, als man sich das überlegt hat. Dringend wurden Artikel gesucht, die gut geklickt werden und dann hat man halt selber nachgeholfen. Und das ist auch schon, hat mittendrin seine Katze gestreichelt. Kein Euphemismus. Ja, so, es ist nicht der beste Artikel, aber ich fand den einfach sehr, erheiternd, so einfach zum Abschluss vielleicht. Vielleicht. Also anders formuliert, Spooky wollte nochmal unsere lieben Gastgeber triggern. Wunderbar geschafft mit diesem Artikel. Ich gratuliere herzlich an Spooky. Morgen kommt der Post, wo sie sich von uns distanzieren. Wir haben nichts zu tun. Wir haben die auch nicht hervorgebracht oder so. Nein. Ja, wie können wir ein abschließendes Statement formulieren? Also, habt ihr spontan was auf Lager? Sonst halte ich noch einen. Ich möchte abschließend sagen, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Es gibt nicht den Standardfrau und auch nicht die Standardmann. Ja, wisst ihr Bescheid, den Standardmann. Den Standardmann. Jeder ist ein Individuum. Und das ist so mein Redet Kommentar. Miteinander. Behandelt genau. Euch gut. Hört auf keinen Fall auf Beziehungsratgeber, die sind scheiße. Redet nimmt das Geld. Miteinander. Genau, nimmt das Geld für diesen Beziehungsratgeber, packt da noch ein paar Euro drauf und geht lieber zu einer Paarberatung. Das ist definitiv effektiver, weil dieser Mensch, der hat das gelernt. Die Leute, die diese Beziehungsratgeber beschrieben haben, wahrscheinlich nicht. Ja, oder lest irgendwelche lustigen Artikel über Sex und dann müsst ihr so lachen, dann ist alles wieder gut. Aber lest auf keinen Fall Weiß unironisch. Ja, ich glaube, das war es soweit. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mit Sicherheit mal was anderes. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch so lange durchgehalten habt. Ja, und all unsere schlechten Witze ertragen habt. Ja. Und auch vielen, vielen Dank an Chris. Da kann man auch mal klatschen. Danke an die Technik. Geschafft. Genau, er hat es geschafft. Er hat es mit uns ausgehalten. Er ist nicht währenddessen gestorben. Oder vielleicht doch. Lebt oder hat den Stream nicht gemacht oder so. Hat uns nicht den Ton abgestellt. Okay, haben wir nochmal Glück gehabt. Wunderbar. Und wenn ihr uns nochmal ertragen möchtet, dann bald auf dem eigenen Kanal. Der dann verlinkt wird. Okay. Also bis dann. Schönen Abend noch. Einen wunderschönen Abend noch. Schönen Abend und gute Nacht.